Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jens, and now for something completely different. Guten Abend zum zweiten Strukturmumble. Wir haben den 28.10. 20.08 Uhr. Das Pad habe ich, ich schicke es auch gerne nochmal rum. Das könnte jemand anders. Ach, da. So, da ist das Pad nochmal. Ihr könnt euch da auch alle als anwesende Teilnehmer eintragen. Fürs Protokoll sozusagen. Wir haben schon mal so ein paar Tagesordnungspunkte reingeschmissen in das Pad. Kurz, das erste ist ein kurzes Resümee vom LPT, also wirklich nur kurz. Dann die Frage, die aufgetaucht ist, ob wir eine AG oder eine PG gründen sollten oder ein lockerer Zusammenschluss bleiben. Dann wollte ich kurz mit euch die Vorschläge, die schon eingetrudelt sind, durchsprechen. Da sind diverse Links in dem Pad drin. Um dann zu, was sind die nächsten Schritte zu kommen. So, wenn jemand noch was hat, was da unbedingt zu soll, das ist alles nur provisorisch, dann können wir das jederzeit zutragen. Ich würde mal mit dem Resümee vom LPT anfangen. Ich habe das Gefühl, dass das von vielen Leuten sehr positiv aufgenommen worden ist, dass wir an der Struktur arbeiten müssen. Ich hatte nach der Rede, die ich gehalten habe, auch diverse Hintergrundgespräche mit Presse, die mir das auch bestätigt haben, dass es sehr schwierig ist, sich über uns zu informieren. Dass man Informationen selten nur schnell findet und meistens danach wirklich intensiv suchen muss. Das kann natürlich nicht ganz Sinn der Sache sein und deswegen hat auch die Presse das als sehr wohlwollend aufgenommen, dass wir da an uns arbeiten wollen, um von der Struktur her nachvollziehbarer zu werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch angekommen ist. Ich habe natürlich nur so die Stimmung mitbekommen. Wie seht ihr das so von der Stimmung, was ihr mitbekommt? Wird das eher positiv gesehen mit der Strukturreform oder sind die Stimmen eher kritisch? Hätte ich gern mal so Feedback zu. Ja, es gibt ja so die typischen Stimmen, die sagen, Struktur ist doof und Protokolle sind auch doof und verbindliche Sachen sind sowieso doof. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist allen klar, dass sich da ein bisschen Klarheit daran muss. Also. Was sagen die anderen? Also ich hatte ja mal irgendwann gesagt, Struktur ist so ein bisschen das, was entsteht, wenn ein guter Manager transparent arbeitet. Weil es geht halt nicht ohne, dass es jemanden oder Leute gibt, die Dinge tun. Das heißt, du kannst halt Riesendiagramme aufzeichnen, auch da im Zweifelsfall irgendwie Leute reinschreiben, aber wenn dann die Leute nicht die richtigen Sachen tun, dann passiert auch nichts und dann bleibt es so, wie es ist, obwohl man eine schöne Struktur gemalt hat. Also es hängt immer noch extrem an einzelnen Personen, die sehr offen und nachvollziehbar Dinge tun. Naja, da bin ich, muss ich zustimmen. Also Struktur funktioniert natürlich nur, wenn Leute sie akzeptieren und danach arbeiten. Da kann man sonst was aufschreiben. Die Leute müssen damit arbeiten. Vaku? Ja, also nach den ersten Aufregern vielleicht darüber, Mailingliste oder so, habe ich das Gefühl, dass es den Leuten fast ein bisschen egal ist oder einfach mal wieder so eine Haltung, ja klar, wenn sich da ein paar Leute mal drum kümmern, aufzuregen, prima. Ich habe das Gefühl, dass sich unter Strukturreform die einen wunderbar vorstellen und die anderen gar nichts vorstellen. Und deshalb, sage ich mal, ist das im Moment noch ein ziemlich wertloses Feedback, weil eigentlich keiner weiß, wovon geredet wird. Ja, okay. Gut, damit wollte ich es eigentlich auch schon beim Resümee LPT belassen. Und ich hatte Spaß auf dem LPT. Und hatte das Gefühl, dass es zwar manchmal ein bisschen zu sachlich schon fast war, aber wir trotzdem ganz gut was geschafft haben. Gut, der nächste Punkt, AG oder PG gründen, ja oder nein. Ich muss gestehen, dass es mir ganz schön egal ist. Erhaltet ihr es für sinnvoll, eine AG oder PG-Struktur zu gründen? Wenn ja, AG oder PG? Oder wenn nein, treffen wir uns einfach weiter so, machen einen Plan und versuchen, das umzusetzen? Erzählt. Ich bin für etwas, egal ob AG oder PG, einfach, weil wenn man Struktur will, man auch Struktur vorleben muss. Das würde ich so unterschreiben. Ich hatte das ja auch schon über die Liste geschickt. Das war, naja, okay, ein bisschen ironisch gemeint, aber eine Wiki-Seite, wo Sachen nachvollziehbar sind, solange wir dieses olle Wiki noch haben, scheint mir sinnvoll mit Protokollen und so. Denn schön wäre ja auch, wenn ein paar mehr Leute daran noch mitarbeiten und um sich zu informieren, braucht man sowas, denke ich. Könnte aber auch, ich sag mal, Tätigkeit beziehungsweise irgendwo ja tun mit des Vorstandes sein, der sich dem annimmt und dann irgendwo einfach im Rahmen von der Vorstandstätigkeit alle Leute herzlich eingeladen sein und ich weiß nicht, ob man eine extra AG oder SG gründen muss. Also es könnte auch quasi über dich, so Jens, einfach weiter kommuniziert werden. Weil sonst denkt man immer wieder, oh, da ist es noch wieder eine AG und dann tritt man dabei oder nicht oder will ich mal rein oder nicht oder Also eine Projektgruppe gründet sich ja mit einem klaren Ziel, sich aufzulösen, wenn das Ziel erreicht ist. Also da es hier um ein Projekt geht, was man ja auch irgendwann mal abschließen will, fände ich eine Projektgruppe, wenn überhaupt richtig. Und da war halt die Überlegung ja schon zu sagen, es gibt gar keine Projektgruppen mehr, weil man könnte auch eine AG gründen, die sich dann von selber, also die sich dann auflöst, wenn es vorbei ist. Ich weiß es nicht im Moment. Also ich kann auch gut ohne eine zusätzliche AG oder SG leben. Und wenn man halt einfach sagt, das ist jetzt Teil meiner Vorstandstätigkeit, dafür zu sorgen, dass wir da weiterkommen. Also in einer Gruppe brauche ich auch nicht unbedingt. Die Argumentation mit Wiki ist natürlich gut, weil es lässt sich besser kommunizieren, es lässt sich in andere Landesverbände kommunizieren und da können die Leute auch einfach nachschlagen, was sie tun. Vielleicht Leute, die auch einfach nur interessiert sind und nicht mitarbeiten wollen, was ja auch okay ist. Insofern den Wiki-Kram kann ich wohl machen, das ist ja nicht der Akt. Ob wir eine AG oder PG machen, ich glaube, wir können das einfach abstimmen. Das ist, glaube ich, das Allereinfachste. Also ein Wiki hängt ja erstmal nicht an der Struktureinheit. Also hängt ja nicht daran, ob wir eine AG oder eine PG haben. Wir können ja trotzdem eine Wiki-Seite machen. Ja, eben. Die machen wir auf jeden Fall. Die mache ich auf jeden Fall. Da kann ich die Protokolle reinkippen und wir stimmen jetzt einfach ab, ob wir eine AG oder PG haben wollen oder nicht. Jeder macht da eine Plus 1 in das Pad und dann ist fertig. Dann brauchen wir jetzt nicht weiter quasseln. Wir können auch abfragen, weil ich nicht weiß, ob alle irgendwie eingetragen sind. Oder gerade im Pad drin oder was auch immer. Mir ist wurscht. Über was stimmen wir denn ab? Über eine AG? Über eine PG? Also erstmal wollen wir eine Organisationseinheit gründen dafür. Welche können wir dann ja immer noch gucken. Der Punkt ist, das ist ja das Interessante. Deswegen ist das eigentlich mit Enthaltung gerade doof. Die Frage ist, gibt's irgendein Argument dagegen, eine zu gründen? Ja, man braucht es nicht unbedingt. Also die Frage ist halt, brauchst du eine Organisationseinheit, um eine transparente Arbeitsweise sicherzustellen? Ich sage nein. Brauchen wir nicht, können wir aber machen. Ich sag mal ein Argument, das sehr dafür spricht. Ich habe ja gesagt, das ist keine Aufgabe des politischen Geschäftsführers, sondern eine Aufgabe der Basis. Wenn ich das als PolGF mache und ihr quasi, ich überspitze das jetzt mal, ihr mir zuarbeitet, so wie der Mitkrieger das gerade eben gesagt hat. Das heißt, ich mache das im Rahmen meiner Vorstandstätigkeit und ihr arbeitet mir zu, dann ist es am Ende doch ein Projekt des politischen Geschäftsführers. Wenn wir eine AG haben oder eine PG, die das in ihrer Gesamtheit macht, dann ist das ein Projekt dieser Gruppe und nicht von mir als Person. Habe ich ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich hoffe, das ist klar geworden. Deswegen würde ich die Gründung einer Organisationseinheit vorziehen. Oder um es kurz zu sagen, AG ist nicht so top-down. Ja, wobei top-down ist das andere auch nicht. Eine AG sieht weniger top-down aus. So. So, haben alle mitgestimmt, die mitstimmen wollten? Möchte noch jemand eine Stimme abgeben, genau. Ja, das ist doch deutlich. Damit haben wir nur Fürstimmen und Enthaltungen. Dann lade ich zu einem... und ein Nein. Oh, und ein Nein ist doch dabei, ja. Dann lade ich irgendwie... Dann müssen wir noch abstimmen, ob eine AG oder eine PG. Ja, da war ja die Argumentation, eine PG zu gründen, die sich mit Inhalten befasst, die PGs auflösen. Ist ein bisschen komisch, ne? Also ich wäre auch dafür, eine AG zu gründen und keine PG. Ich halte Projektgruppen für grundsätzlich sinnlos als Organisationseinheit. Aber auch da könnt ihr euch einfach wieder ins Bett eintragen, ob PG oder AG. Oh ja, ich habe die Enthaltung vergessen, Entschuldigung. So, möchte noch jemand eine Stimme abgeben? 3, 2, 1, meins. Damit gründen wir eine AG-Struktur NRW. Wir laden dann zeitnah zu der Gründungsveranstaltung ein. Das müssen wir über die Liste und mit ausreichend Zeit vorher einladen. Das heißt, wir können die nicht heute Abend gründen, aber die nächste Mumble-Sitzung wird dann die Gründungssitzung für die AG. Formale Ankündigung, wir brauchen mindestens 3 Leute. Könnt ihr bitte oben bei anwesenden Teilnehmern, wenn ihr nicht unter Gründungsmitglieder stehen wollt, einfach ein Minus hinten dran machen. Dann nehme ich die Leute raus und wenn wir das Ding schicken, nehme ich die Namen, die mit draufstehen, mit in die Liste für die Ankündigungs-E-Mail. Also wer das nicht will, male einfach bei Anwesenden ein Minus dahinter. Hinter seinen Namen. Kann vielleicht jemand den Link nochmal rüberschicken, da ich später gekommen bin, zu dem Pad? Bitteschön. Vielen lieben Dank. Also sieht's ja so aus. Die Stachelrochen auch, ne? Also die Stachelrochen nehmen wir jetzt als anwesende Teilnehmer. Kannst du den Padlink auch so schreiben, dass man den auch im Zuhörerraum sieht? Ja. Da ist er. Vielen Dank. So. Schon auf dem LPT direkt meiner Rede haben Leute mich angequatscht und haben gesagt, oder habe ich ja schon mal dran gearbeitet, das ist doch total toll, hier hast du eine riesengroße Zusammenfassung von dem, was wir schon erarbeitet haben. Ich fände es gut, wenn ihr euch mal bei eingegangene Vorschläge Übersicht den zweiten Link, den der mit 666 anfängt, anklickt. Evil. So, sehen das jetzt alle? Da haben wir schon mal aufgeschrieben, wie die Struktur möglicherweise aussehen könnte. Björn, magst du dazu was sagen? Ja, kann ich tun. Also, ich habe ja zwei Grafiken gemacht. Die eine ist sehr unübersichtlich, wo halt steht, wie es gerade aussieht. Und das ist eine Variante, wie es funktionieren könnte. In grün seht ihr alles, was Inhalte macht. Also sprich die AKs kommunal, thematische AKs. In blau die AG-Sachen, also ÖA und Technik. Ich habe die Kreativen rausgelassen, weil die im Prinzip von dem ganzen Ablaufprozess unabhängig funktionieren, weil alle Leute die Kreativen einzeln kontaktieren und auch einzeln Feedback davon kriegen. Das funktioniert. Die eckigen grauen Kästchen ist Output, sprich Social Media, die Homepage und das, was wir in die Presse kippen möchten und die Wiki auf Seiten, die irgendwie mehr oder weniger zentral kontrolliert werden sollten, also wo eine Struktureinbindung stattfindet. Alle anderen Sachen, wie das Krähennest und das Nebelhornradio, werden entweder aus der ÖA versorgt, beziehungsweise die lokalen Blogs, Kompass, Flaschenpost ziehen sich ihre Infos aus der Wiki selber, wenn es klappt. That's it. AG Events fehlt. Ja, ihr habt auch mit dem Informationsfluss und mit der Arbeitsweise nur insofern zu tun, als dass ihr bei den Events tätig werdet. Ihr müsst ja nichts publizieren oder ihr müsst keine Informationen weitergeben außerhalb dieser Events. Das heißt, ihr sprecht euch mit den Leuten direkt ab und da haben wir wieder eine 1-zu-1-Kommunikation und keine 1-zu-N-Kommunikation. Deswegen steht ihr nicht mit drauf, genauso wie die Kreativen, weil ihr funktioniert einfach auch. Also wir müssen an der AG Events und an den Kreativen genau nichts ändern. Bei den Kreativen ein bisschen, aber bei euch gar nichts. Also hier geht es eher um Informations- und Kommunikationsfluss. Ja. Und da ist bei euch, glaube ich, wenn ich das richtig überblicke, alles im grünen Bereich. Mal abgesehen davon, dass keiner auf uns hört. Das stimmt nicht. Die Mimimi-Session. Mimimi-Session kommt im Anschluss erst ab 22 Uhr ohne Tonaufzeichnung. Okay. Also, okay. Ein paar Anmerkungen zu diesem Diagramm. Ich vermisse den Kanal zu unseren Wählern, vor allen Dingen den Rückkanal. Den Kanal, wo Menschen von außerhalb mit uns sprechen, meinst du? Genau. Das ist ein sehr guter Punkt. Den gibt's nämlich auch noch gar nicht. Die einzige Möglichkeit momentan von außen ist, auf dem Blog einen Kommentar zu hinterlassen, in der Hoffnung, dass sich um den auch jemand kümmert. Die Anmerkung was wäre denn ein sinnvoller Schnittpunkt? Ein Forum innerhalb der Wiki-Architektur oder gebunden an die Homepage war irgendwo dazwischen geschaltet. Das ginge, aber der Punkt ist, Foren sind so ein Problem, ne? Wissen wir. Die Frage ist, was möchten die Leute uns denn mitteilen? Also mitteilen ist so ein bisschen eingeschränkt, aber ich sag mal, wir sind doch für Bürgerbeteiligung auch von Nichtmitgliedern und da gehören eben auch irgendwelche Möglichkeiten dazu, wie sich interessierte Bürger informieren. Ich vermisse also zum Beispiel, ob wir wirklich verlangen, dass sich die Bürger aus dem Wiki informieren. Die NRW-Homepage ist ein sehr allgemeiner Begriff. Das kann ja auch einen Rückkanal enthalten in irgendeiner Form. Da könnte es was geben. Dann ist aber die Frage, wer ist für den Input, der da reinkommt, zuständig? Macht das alles die AGÖA oder, was ich vermute, die wäre davon überfordert? Oder muss es dafür irgendwie eine SG geben oder sonst irgendwas? Im Landtag gibt es ja dieses Open-Antrag-Ding, was sehr gut angenommen wird und wo auch regelmäßig Input von Bürgern hinkommt. Ich habe schon mal mit der Fraktion auch gesprochen, zumindest mit einigen Abgeordneten, dass es eine Möglichkeit gäbe, die Anfragen, die da an die Fraktion kommen, nicht nur an die zuständigen Abgeordneten zu spiegeln, sondern auch an die thematischen AKs, die diese Themen bearbeiten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Möglichkeit wäre. Nein, ich erkläre dir gleich warum. Ja, mach doch mal. Also, das Problem an Open Antrag, also ich mag es, keine Frage, aber ich betreue das Ding ja auch im Landtag. Der Punkt ist, dass Open Antrag aufgesetzt wird, dann auch für einzelne Kommunen, um direkt Anträge einzupflegen. Das heißt, die Verantwortung für Open Antrag läge dann bei den einzelnen Kreisverbänden, virtuellen Kreisverbänden, Kommunen, was auch immer, wo die Leute die Möglichkeit haben, politische Inhalte direkt umzusetzen. Ich glaube, wir müssen da trennen in ihr sitzt da und da in dem und dem Parlament, tut doch mal dieses. Und könntet ihr euch programmatisch nicht mal da und damit beschäftigen? Das ist eine Sache, die erfordert für jede Kommune eine Person, die sich darum kümmert. Und das ist nicht wenig. Und die Frage ist, was außerhalb von direkten, konkreten Forderungen von Bürgerseite an uns herangetragen wird. Würde nicht eine Möglichkeit bestehen, auf unserer Homepage eine E-Mail-Adresse zu setzen, wo wir solche Bürgeranfragen, das müssen ja nicht unbedingt konkrete Anträge sein, aber wo einfach auch vielleicht Anfragen reinkommen und die dann von zwei, drei Leuten betreut wird und die dann entsprechend verteilt? Ist ein Flaschenhalsrisiko, also dass zwei Leute da, also du brauchst diese zwei Leute, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wir haben auf dem LPT gesehen, dass mindestens zwei Drittel dieses Landesverbandes nicht in der Lage sind, die verschiedenen Ebenen der Politik zu unterscheiden. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn da anfangen, Anträge einzugehen, wenn die dann verteilt werden von Leuten, die das nicht gepeilt kriegen, wo das Ding hingeschoben werden muss. Und das ist nicht immer einfach. Ich rede jetzt auch nicht unbedingt von Anträgen direkt. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass es Bürger gibt, die vielleicht gerade irgendwas suchen oder so und so direkt nicht finden können oder einfach wissen wollen, ob wir zu dem und dem Thema vielleicht gerade eine Meinung haben oder so. Also ich rede jetzt nicht direkt von Anträgen, sondern so von stinknormalen Anfragen, die vielleicht reinkommen können, weil so wüsste ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt eine Anfrage hätte als Bürger, wo ich die hinrichten müsste. Die gibt es ja schon, die Möglichkeit, das ist über Kontakt-Ad. Also da kriegen wir auch Anfragen rein. Wird aber nicht wirklich gut kommuniziert, ne? Also nee, draußen weiß das keiner. Also da kommen hin und wieder Anfragen. Ich habe da auch schon Anfragen beantwortet halt. Ja, ich frage mich, ob das eher Zufall ist, dass die Anfragen dahin kommen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich glaube, wir brauchen mehr eine Möglichkeit, wo man uns Fragen stellen kann. Ja, sowas wie der dauerhafte Wahlprüfstein. Wie steht ihr eigentlich zu XY? Oder was macht ihr mit CO-Pipeline oder sowas? Also wirklich Fragen stellen, wann kann man euch treffen und so weiter. So ein Fragenportal wäre ganz wichtig. Sowas wie Ask. Ja, genau, sowas wie Ask FM, nur für die Piraten. Mhm. Ja. Ja, also über Kontakt, wie gesagt, da habe ich da ja ein paar Mal schon Fragen beantwortet, habe dann da jeweils zum Beispiel vor Ort gegoogelt, wer da oder wo irgendwelche Stammtische sind oder habe denen dann jeweils aus dem Programm irgendwas rausgesucht. Das ist halt schon auch ein bisschen Arbeit, da brauchst du genug Leute. Und ich weiß, dass zum Beispiel in einem Kontakt-Queue zwar Leute drin sind, aber wie viele da jetzt mitarbeiten, ist halt eine andere Frage. Ne? Da brauchst du dann schon auch Leute, vor allem wenn man das ausbauen will. Ja, also ich habe ja in der Schlussphase die Wahlprüfsteine so ein bisschen mit bearbeitet und es war halt wirklich teilweise schwierig, zu bestimmten Themen dann auch genau die Leute ranzukriegen, die was dazu sagen können. Aus dem Wahlprogramm kopieren kann man mal machen, bei irgendeiner Einzelanfrage vielleicht, aber wenn jetzt Vereine sich melden, die eine Kontaktaufnahme suchen oder so, muss man sich, denke ich, ein bisschen mehr Mühe geben. Also ich glaube, dass das auch von der Manpower her sehr, sehr schwierig ist. Ich wüsste momentan nicht, wie wir das gestalten könnten. Ja, zumal, aber... Entschuldigung, zumal wir Sachen bekommen werden, wenn wir so ein Portal anbieten oder so eine Kontakt-E-Mail, die letztendlich dann wir wieder weiterschicken müssen, weil sie total kommunal sind oder weil sie Bundes- oder Europapolitik betreffen. Das heißt, wir brauchen nicht nur hier Leute, sondern wir müssten auch an allen Ecken Leute wissen, die wir kontaktieren können. Ja, aber, sage ich jetzt, wenn wir eine durchscheinende, vernünftige Struktur haben, wird es gar nicht mehr so schwierig, da jemanden zu finden. Dann schickst du nämlich die Anfrage an die entsprechende Struktureinheit weiter. Wenn du also eine Frage zu den Piraten in Erkenschwick hast und es gibt aktive Piraten in Erkenschwick, die da arbeiten, dann schickst du das nicht an eine Person, sondern an diesen Kanal. Oder du schickst es an den thematischen Arbeitskreis oder was auch immer. Und wenn wir vernünftige, stringente Kommunikationsstrukturen haben, ist es gar nicht mehr so schwierig, die Leute zu erreichen, wie es das jetzt war. Okay, du hast ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, bei kommunalen oder bei Städten teilweise die Ansprechpartner zu finden, selbst wenn die einen Block haben. Doch, weiß ich, deswegen will ich eine Strukturreform machen, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Okay, du schickst das dann weiter an irgendeinen kommunalen Kontakt. Bleibst du dann am Ball und schaust, dass die da auch reagieren oder geht das an uns zurück oder schicken wir den Kontakt? Was ist da zum Beispiel mit Datenschutz und so? Also ich habe bis jetzt immer, wenn ich was beantworten konnte, habe ich es beantwortet. Ansonsten habe ich es auch weitergeleitet. Wenn jetzt wirklich was war für eine bestimmte Stadt oder so, irgendwie auch, waren ja ein paar Mal Anfragen für Plakate oder so, da habe ich dann auch echt gesagt, so, ja, ich leite das jetzt auch weiter an jemanden dort oder beziehungsweise habe erstmal über Twitter nachgefragt, ob ich es weiterleiten kann. Ja, also solche Sachen, man muss da schon auch nachhören. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wir werden zu kleinteilig gerade. Wir werden ein bisschen zu kleinteilig. Also, Entschuldigung. Mach doch gar nichts. Mach doch überhaupt gar nichts. Nur würde ich gern davon wieder wegkommen und erst ein bisschen auf dem Großen bleiben, um dann hinterher, wir können es dann in den nächsten Sitzungen Stück für Stück so Einzelteile vornehmen. Ja, oder einzelne Gruppen von uns können so eine Sache bearbeiten und die Ergebnisse präsentieren. Nur würde ich gern heute nicht so ins Klein-Klein kommen. Was wir aber schon mal festhalten können ist, ja, es fehlt hier bis jetzt die definierte Schnittstelle zum Bürger. Das stimmt. Eine Sache, die mir gerade auffällt, die mir nicht so gefällt. Wir haben wieder mehrere verschiedene Outputs, die nicht miteinander verbunden sind. Ich hatte ja die vielleicht auch verrückte Idee, dass wir einen Anlaufpunkt für Bürger haben, wenn sie was sehen wollen. Wir haben jetzt hier die lokalen und AK-Blocks ganz links stehen und wir haben die NRW-Homepage. Kann man nicht die lokalen AKs und die lokalen und die AK-Blogs irgendwie in die NRW-Homepage integrieren, dass die nicht ein Unterteil vom Wiki sind, sondern ein Unterteil von der NRW-Homepage? Machen wir wieder klein-klein? Nö, ich gucke mir jetzt, für mich ist das nicht klein-klein gerade, weil ich gucke mir die Grafik an und überlege, was für Gruppen ich gern verschieben würde. Sekunde, ich schreibe es eben mit ins Protokoll. Du möchtest also, wenn ich das richtig verstanden habe, die lokalen AKs und Blogs und so als Unterseite der NRW-Seite haben? Ja, eher als Standalone-Blogs. Ich weiß nicht, wie haben wir doch. Haben wir doch. Aber nicht laut dieser Struktur, die da aufgemalt ist. Ach so. Die kriegen nur die Infos aus der Wiki. Wenn die die Sachen brauchen, wenn die Infos brauchen, sollen die sich selber holen. Ihre lokalen Sachen müssen sie natürlich selber einpflegen. Okay. Also du wirst an den lokalen Blogs auch nichts ändern können, außer du möchtest 25 Kreisverbände und sonstige Einheiten dazu bringen, umzuziehen. Das wird, glaube ich, hart. Ja, aber da habe ich ja keine Angst vor. Gibt es sonst noch was an diesem Ding, was euch auf den ersten Blick einfällt, was ihr nicht so gerade findet, was ihr anders sehen würdet? Oder irgendwas, was noch fehlt, außer Schnittstelle zum Bürger? Finde, es ist ein bisschen abstrakt, was natürlich auch in gewisser Weise logisch ist, weil es ja noch eine sehr oberflächliche Sicht ist auf das, was mal Struktur werden soll. Ja, natürlich, das muss es ja auch erstmal sein. Wir geben ja nicht das bis ins Kleine vor, sondern überlegen bloß, das könnte abstrakt das Ziel sein, weil wir uns erstmal auf so ein Ziel einigen müssen, um dann daran weiterzuarbeiten, wie die einzelnen Teile jetzt genau aussehen. Ansonsten funktioniert es ja nicht. Wir müssen ja erstmal die Richtung zusammen festlegen, sonst laufen wir in 1000 Richtungen. Findet ihr die Richtung alle okay? Oder ist jemand dabei, der sagt, nee, finde ich nicht so super? Mir fehlt gerade die umgekehrte Richtung von den lokalen Dingen, also die Information von lokalen Dingen hin zu zum Beispiel der AGÖA. Die haben da meiner Meinung nach nichts zu suchen. Es ist, finde ich, an der Zeit, dass wir mal kommunale und Landessachen trennen. Und die AGÖA macht Landespolitik, die kommunalen Sachen machen Kommunalpolitik. Mir geht's auch weniger um Politik, mir geht's um Austausch von Informationen, was Veranstaltungen und Termine und sowas angeht. Die laufen noch übers Wiki. Also das Wiki ist ja der zentrale Informationsaustauschknotenpunkt in dem Ding hier. Da geht alles hin. Dann fehlt da vielleicht nur ein Pfeilchen. Nee, fehlt da nicht kommunalpolitische Arbeitskreise in die Wiki auf lokale AKs und Blogs. Das ist bloß, das ist nicht die Leserichtung, ne? Also der Rückpfeil fehlt. Ja, weil es nicht das Lesen, sondern nur das Schreiben ist im Prinzip. Oder beziehungsweise die kommunalpolitischen Arbeitskreise stehen ohne oben unter Arbeitskreise und lokale AK-Blocks stehen nochmal am anderen Ende. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ein bisschen zusammengehört. Ja, klar. Also kommunalpolitische Arbeitskreise packen was ins Wiki und vom Wiki packen sie das auf ihren Blog. Oder simultan, je nachdem. Und wenn es gut funktioniert, zieht sich der Blog das automatisch aus dem Wiki. Das heißt, sie geben das nur an eine Stelle ein und es wird automatisch verteilt. Und wie kommen Informationen wie zum Beispiel Termine, Veranstaltungen, die geplant werden, dann zur AGÖA und zum Rest in NRW? Stehen in der Wiki. Warum müssen die kommunalen Termine zur AGÖA? Du hast eine sehr parteiorientierte interne Sicht. Aber die Frage, die du dir stellen musst, ist, was macht der Bürger? Der Bürger interessiert sich für die Piratenpartei. Das heißt, er wird piratenpartei.de anlaufen und von dort hoffentlich, weil das ja außerhalb unserer Möglichkeiten zur Einflussnahme sind, bis zur NRW-Homepage finden. Ja, und er wird sich von dort weiterhangeln in Richtung Kommune. Und deshalb ist auf der Homepage als zentraler Anlaufpunkt sicherlich sowas wie ein Kalender notwendig, wo relevante Veranstaltungen überregional angekündigt werden. Ja, also finde ich auch. Es ist von Interesse, wenn wir lokale Piraten vor Ort haben, die Krypto-Partys veranstalten oder Vorträge oder Vorlesungen. Und das sollte auch NRW-weit promotet und bekannt gegeben werden, auch für die Piraten drumherum, die nicht in dem Kreis sind, aber vielleicht da trotzdem gerne hinfahren, aber selbstverständlich auch für den Bürger. Wir hatten ja jetzt auch in der ÖA immer diese Termine-PM gemacht. Und da fehlt mir jetzt einfach noch gerade der Rückfluss. Ja, Moment. Entschuldigung, ich nerve. Nee, du nervst nicht. Ich kann noch nicht gleichzeitig sprechen und tippen. Also im Prinzip, auch wenn es jetzt schon wieder zu klein wird, brauchst du noch einen Fluss von Richtung Wiki zur NRW-Homepage. Das heißt, dass Termine oder sonst was zur NRW-Homepage kommt und die NRW-Homepage der zentrale Informationsanlaufpunkt für Bürger ist. Zumindest in meiner kleinen rosafarbenen Wunschwelt. Gib mir eine 2 Minuten. Ja, klar. Na gut, in meiner rosafarbenen Wunschwelt wäre das Wiki gar nicht mehr enthalten. Dann ist das für mich tatsächlich nur noch Speicherort. Weil die NRW-HP sollte tatsächlich irgendwann mal Hauptkommunikationsmittel werden. Also zumindest das, was nach draußen geht, sowohl Bürger als auch die Leute, die das betrifft, also die Piraten. Und Wiki tatsächlich nur als Dokumentationsinstrument. Ja, theoretisch kannst du natürlich die Informationsverweildauer bei den einzelnen Dingen definieren. Im Wiki bleiben sie am längsten prominent stehen und auf der NRW-Homepage wesentlich kürzer, indem da nämlich nur die tagesaktuellen oder wochenaktuellen Termine stehen. Ich wollte gerade sagen, definiere prominent. Also du brauchst, wenn du zum Beispiel eine Veranstaltung machst, wie jetzt dieses Wir müssen reden, braucht es irgendwo im Hintergrund eine Wiki-Seite, wo man sich anmelden kann, wo detaillierte Informationen drauf sind, wie man da hinkommt, Google Maps, keine Ahnung, wie man da verpflegt und versorgt wird. Sowas gehört nicht alles auf einen Blog und hätte da auch gar keinen Platz. Aber das muss im Hintergrund, glaube ich, immer noch geschehen. Also ich kann euch nur als Anregung mal mitgeben, wir sind in der IT davon abgekommen, solche Diagramme vorzugeben, sondern wir arbeiten jetzt mit Use Cases und Stories. Das heißt, wir sammeln praktisch Geschichten, wo drin steht, zum Beispiel, was soll der Bürger vorfinden oder wie soll ein Arbeitskreis seine Protokolle verfahren und sammelt auf die Weise diese Informationen und versucht unter Umständen sogar diese einzelnen Stücke als einzelne Stücke schon mal umzusetzen. Ja, wobei das hier kein IT-Projekt ist in eigentlichem Sinn. Also das, der IT-Teil davon ist Mittel zum Zweck am Ende. Also es geht schon um unsere Arbeitsstruktur. Ja, das ist richtig, aber du versuchst hier gerade ohne unter Ignorierung der Details eine Grobstruktur zu machen mit Leuten, die jeder, ich sag mal, vielleicht bestenfalls ein kleines Stück von diesem Gesamtdiagramm in ihrer Erfahrungswelt haben. Und ob du so ein Strukturdiagramm für ein Softwareprojekt machst oder für eine Parteistruktur, ist letzten Endes egal. Diese Storyboards sind eine Hilfe dafür, die entscheidenden Dinge, die abgedeckt sein sollen, zusammenzutragen, damit man die in so einem Diagramm nicht vergisst. Ich hau da mal ganz kurz off-topic dazwischen. Ich überziehe das und übertreibe das jetzt mal ein bisschen, aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir gleich noch anfangen, über die Schriftgröße auf der neuen Homepage zu diskutieren. Wir hacken immer, machen einen Schritt, machen einen zweiten Schritt und dann sind wir wieder bei klein-klein. Da steht nichts weiter als der Infofluss in dem Ding. Sonst steht da erstmal nichts. Wir können das noch 50 Mal umschrauben. Die Frage ist, ob der generelle Infofluss, ihr habt übrigens einen neuen Link, so in Ordnung ist. Mehr nicht. Also. Wo ist der Link? Entschuldigung. Steht im Pad. Okay. Die Grafik ist auch im Pad drin. Zeile 61. Also ich weiß, das ist schwer, das jetzt zu fragen, weil es sehr abstrakt ist. Es soll aber auch sehr abstrakt sein. Aber können wir uns auf dieses Ziel einigen als etwas, das so aussieht? Ja, sieht gut aus, da wollen wir ungefähr hin. Ich frage das mal von oben nach unten ab, weil sonst kommt hier nichts. Wutze! Ja, natürlich. Ich mach da alles mit. Okay, ich finde das sowieso super so. Frau Maja. Ja. Basti. Ich mir so vorgestellt. Simon, das freut mich. Fullerin. Ich bin nicht besonders zufrieden. Können wir die Kritik daran hinterher hören? Das würde mich dann schon interessieren. Ich mag nur die anderen Sachen jetzt fertig haben. Ja, frag mal erstmal durch. Martin. Herr Martin? Es kann Pipi machen oder so. Klein D. Findest du das gut so? Auch eher still. Der Mitkrieger. Ja, und vor allen Dingen, weil es hier eben schon Richtung Schriftgrößen ging, man muss halt auch im Prozess irgendwann den Leuten zutrauen dürfen, Dinge dann beim Tun zu entscheiden. Und der sich halt den Hut mit aufsetzt für Dinge, der muss dann halt einfach auch mal die Sachen mitmachen und dann mal gucken, wie es ankommt. Und das sollten wir auch begrüßen. Also so ein bisschen das piratige Mandat auch denen, die sich für Sachen irgendwo reinschreiben, anmelden oder gewählt sind, an die Hand geben und das unterstützen. Also um es zusammenzufassen, findest du gut so? Ja. Okay. Britta? Ja. Schreibi? Ich hab's gemalt, ich find's so schön. Vako? Ja, ich sehe jetzt ein wie auch immer geartetes Wiki als sehr zentralen Punkt und bin einverstanden. Ja, was für eins das wird, ist Schritt 7, 8, 9, 10, 11 und 53. Aber erstmal steht da ein Wiki. Es können auch gerne noch die Leute aus dem Zuhörerraum, ihr müsst nicht so feinartig da unten sitzen, das ist ja keine Vorstandssitzung hier. Ihr könnt auch gerne euch äußern, etwas sagen, so viel wie ihr wollt. Aber wir halten erstmal fest, grundsätzlich sind fast alle damit zufrieden und denken, das sieht so hübsch aus. Jetzt würde ich das Wort an Fulleren übergeben, ohne in eine Tool-Diskussion abgleiten zu wollen. Also ich vermisse an diesem Diagramm den Informationsfluss zur AGÖA, denn es kann ja nicht sein, dass sich die Inhalte alle selber aus den Fingern saugen, sondern da müssen die Informationen ja irgendwie hinkommen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 sehe ich da eine große Aufgabenhäufung bei der AGÖA, wo ich mal sagen kann, das kann man anstreben, aber ich sag mal, ich sehe die AGÖA im Moment personell dafür vielleicht nicht stark genug besetzt. Also nicht genug Leute einfach. Ich entdecke jetzt da unten den Hinweis PM-Team. Das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt inhaltlich gemeint. Also wo die inhaltliche Zuarbeit herkommt, sehe ich in dem Diagramm einfach so noch nicht. Da hat er recht. Dann sehe ich in dem ganzen Übersichtsdiagramm, vermisse ich den ganzen Aspekt Verwaltung und Vorstand. Der muss da nicht unbedingt dazu, aber ich sag mal, irgendwas hat das auch mit Struktur zu tun. Zumindest wenn es irgendwann mal um Quartalsberichte und sowas auch gehen soll. Also ich mache das mal in einem Bild. Ich sehe das, was da steht in dem Diagramm, als den Motor der Partei. Der Vorstand und die Verwaltung wäre bestenfalls das Schmierfett. Also die Bedingungen dafür schaffen, damit das da so funktioniert, wie es da steht. Deswegen finde ich, die gehören da nicht rein. Die gehören quasi in jeden Kasten mit rein, aber dafür in keinen so wirklich. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass Verwaltung und Vorstand da nicht mit draufstehen. Mit der ÖA hast du recht, dass diese Grafik sehr ÖA-lastig ist. Aber Parteiarbeit hat nun mal ganz viel mit der Erscheinung in der Öffentlichkeit zu tun. Was sagen denn die anderen zu Fullerins Kritikpunkten? Alle valide, wir haben viel zu tun. Das meine ich ernst. Ja, aber ja. Ich glaube, eine Struktur darf nicht nur darauf ausgerichtet sein, wie das Ganze nach außen wirkt, das mal als Einwurf. Auch, aber nicht nur. Ja, die Öffentlichkeitsarbeit definiert sich aber eigentlich nicht nur als Öffentlichkeitsarbeit nach außen, sondern auch als internes Informationsmedium. Und von daher ist dann Informationsfluss zur AGÜA hin sicherlich sinnvoll. Das halte ich für einen Fehler. Ja, du sagst Struktur, nicht AGÜA. Ja, und tatsächlich halte ich auch genau das für einen Fehler. AGÜA heißt sowas wie Öffentlichkeitsarbeit und sich als parteiinternes Informationsmedium anzusehen. Ja. Eine also, anständige Informationsaufbereitung in der Struktur selbst und du brauchst das nicht mehr von der AGÖA. Setzt unglaubliche Ressourcen innerhalb der ÖA frei und sie können sich auf ihren eigentlichen Job konzentrieren. Ja, vor allem gibt die AGÖA vor, welche Informationen fließen, das ist halt die Frage. Jetzt das, mal. Das ändert nichts daran, dass eines der größten Probleme der Partei der innerparteiliche Informationsfluss ist und der kann nicht nur mit Schau ins Wiki gelöst werden. Nee, natürlich, das stimmt. Das müssen wir überarbeiten. Und die AGÖA ist schon darauf angewiesen, dass hier Informationen zugetragen werden. Ja, aber es ist Unfug, der AGÖA die Informationen zuzutragen, die an einer Stelle benutzt werden, anschließend kommunal verarbeitet werden, an die ÖA geschubst werden. Die ÖA schubst sie in die Außendarstellung und irgendjemand schubst sie in die Wiki. Das ist genau das, was seit Monaten schiefläuft. Der Trick an der Kiste ist, das Ding so in die Wiki zu schieben, dass die Informationen automatisch bei der ÖA landen. Das kann man automatisieren. Ja und nein, aber dann müsstet ihr sozusagen dieses ganze Diagramm etwas weniger ÖA-lastig machen und ein bisschen mehr Arbeitskreis-Informationsfluss-lastig machen, sodass sozusagen, ich sag mal, da irgendwas drin steht wie Entwürfe, Anträge, Positionspapiere, Beschlüsse und sozusagen klar strukturiert wird, wo das ist und klar, dann kann sich vielleicht die ÖA da aus so einem Informationsfluss auch selber was rausgreifen. Kann ich mal? Ja, sicher. AGÖA, ich denke mal, da zu viele stören sich an tatsächlich, dass dort AG steht. Die Öffentlichkeitsarbeit ist in meinen Augen mit der AG Öffentlichkeitsarbeit auf NRW ein wesentlich größeres Konstrukt, weil wir nehmen ja nicht nur zum einen aus dem Trecker die entsprechenden Pressemitteilungen der Vereine, Verbände, weiß der Geier was mit an, sondern wir sind ja zentral eigentlich, sollten der Dreh- und Angelpunkt sein, der wie so ein Router funktioniert, was kommt aus den einzelnen Kreisen, was kommt aus den Arbeitsgemeinschaften etc. pp. Das heißt, so diese AGÖA ist eigentlich immer eine Teilmenge dessen, was an Öffentlichkeitsarbeit in diesem Landesverband passiert. Und aufgrund dessen, dass wir tatsächlich die große NRW-Homepage befeuern mit Input, also das heißt mit Inhalten, wenn wir das hinkriegen, dass wir so wie auf der Piratenpartei Dortmund-Webseite von den Leuten privat die ganzen Blogs mit veröffentlichen, dass wir dort tatsächlich auch ein Stück Redaktion spielen. Was kommt in den nächsten Wochen, dass man gucken kann, hey, passen nicht die Blog-Einträge von Maya oder wie auch immer sie alle heißen, zu irgendwelchen Themen, die in einer Woche von uns veröffentlicht werden können. Das heißt, wir können uns Zeit und Arbeit sparen, können diverse Ideen rückpushen in die einzelnen Kreisverbände. Hey Leute, was haltet ihr davon? Wie gesagt, also AGÜA ist für mich eigentlich so in gewisser Weise schon ein zentraler Punkt, aber halt als Router. Also wirklich, dass man Ping-Pong spielt mit den entsprechenden Ecken und dort tatsächlich dann die Pressesprecher, das Social-Media-Team mit Input befüllt, die HP und die Presse als auch das Wiki. Und den Rest muss man halt zusehen, dass man das wirklich so ja ziemlich fließend hin und her trägt, die ganze Geschichte. So, ich komme ja wieder von dem Kleinen zum etwas Größeren. Also zum einen denke ich nicht, dass die AGÖA der Dreh- und Angelpunkt der Partei ist, sondern das sind die thematischen Arbeitskreise und die kommunalpolitischen Arbeitskreise. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Es geht darum, dass wir grundsätzlich dieses Ding da festgelegt haben. Wir müssen das nochmal überarbeiten. Und dafür ist es ja auch nur ein Vorschlag und kein so wird das jetzt sein. Schreibreform und Fulleren. könntet ihr euch bis zum nächsten Treffen zusammensetzen und das Ding da überarbeiten? Klar. Ich ja. Fullerin, hast du da auch Bock drauf? Kann ich euch da einfach zusammenschubsen? Wir können versuchen, uns mal zusammenzusetzen. Ich finde da bestimmt Zeit für. Ich bin nur nicht gut im Diagramm malen. Ja, das kann ja dann der Björn. Wenn er zeitlich nicht ganz hinhaut, machen wir uns halt ein Pad auf und kommunizieren darüber. Ist ja auch nicht das Problem. Also da kriegen wir schon was hin. Super, dann fände ich das nämlich ganz prima, wenn wir das auf die To-Do nehmen, dass ihr zum nächsten Mal dieses Diagramm, Flussdiagramm, was auch immer, so überarbeitet, dass das die Vorstellung von mehr Leuten trifft. Ich wollte mal eben noch was dazu sagen, was Wutze gerade sagte, zu den einzelnen Blogs, die privaten Sachen, die zusammengeführt würden, wie in Dortmund. Wie ich damals bei eingetreten bin, 2009, da wurde überall die Seite Piraten, Planetlos weiter verbreitet. Das war im Grunde genau das. Ich frage mich, was daraus geworden ist, fällt mir gerade so ein. Weil die wurde wirklich sehr gut gespeist und da gab es immer aktuelle Informationen von allen, meine ich. Daraus ist geworden, dass wir jetzt 6000 Leute sind. Ja, und wir schmeißen einfach alles zusammen und gucken mal, was rauskommt, ohne Redaktion einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe vor ein paar Wochen mal wieder nachgeguckt, nämlich unter Dinge, da taucht einfach nichts mehr drauf auf. Und wenn dann mal hier ein paar Sachen doppelt und dreifach. Ja, eben, weil ohne redaktionelle Bearbeitung oder andere Informationsstrukturen kommen wir einfach nicht mehr weiter. Das hat 2009 funktioniert, 4 Jahre später mit der 6-fachen Anzahl an Mitgliedern funktioniert es einfach nicht mehr. Schade eigentlich. Okay, da war schon. Gut, du wolltest To-Dos aufstellen, Björn, richtig? Ich möchte erstmal die Schritte da ab Zeile 81, bitte. Einmal durch. Okay, gehen wir die Schritte ab Zeile 81 durch. Dann übergebe ich dir das mal, weil du hast das da hingeschrieben. Ja, überlegt werden könnte, sollte, möchte bitte, wie auch immer. Was denn alles so zu tun ist an Strukturänderungen? So. Das mit dem einen Sternchen sind immer die Überschriften. Und ich habe das einfach mal zusammengetragen, was so in den Pads steht und was so angemerkt wurde von verschiedensten Seiten aus NRW und Hessen und Brandenburg, was wir so tun. So, das Erste, was mir einfällt, sofort, also nach dem letzten Wochenende, ich bin ein bisschen geprägt, ist die Satzung. Sprich, wir müssen zwangsläufig irgendwann an der Satzung rumschrauben. Details, egal. Problem sind zwei Fälle, nämlich erstens, wir haben in der Satzung nicht festgelegt, wie die Strukturebene unterhalb der Arbeitskreise im Land funktionieren. Sprich, es ist immer noch unsicher, wie auf Kommunalebene gearbeitet werden soll, ob das überhaupt festgelegt werden soll. Da gibt es nicht viel zu. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die damit reingeht, ist das Problem, dass wir meines Wissens nach mindestens zwei Arbeitskreise haben, nämlich Köln und den Rhein-Erft-Kreis, die sagen, ja, aber wir gehören gar nicht zum Landesverband. Ich habe dafür eine Menge böse Wörter über und eine Menge Flucherei. Frage mich allerdings, wenn wir alles neu strukturieren, erstens, schreiben wir die kommunale Gliederung in die Satzung? Und zweitens, was machen wir mit diesen AK, die sagen, ja, wir arbeiten aber außerhalb vom Landesverband? Moment, wer hat das wann gesagt? Was mit dem, mit den AKs außerhalb des LV? Ja, wer hat gesagt, wir gehören nicht zum Landesverband, wir wollen da nicht mitarbeiten? Hallo Janis, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das mal zuerst. Happy Birthday! Und zweitens, ich habe es bei euch irgendwann im Raum aufgeschnappt, ich weiß aber nicht, wer es war. Nee, also wir haben AK Kommunalpolitik. Wir nehmen von Zeit zu Zeit, wie es uns halt die Zeit erlaubt, auch an den Sitzungen vom AK Kommunal NRW teil. So, und was darüber hinaus an Vernetzung stattfindet, das ist bisher nicht an mich herangetragen worden. Sehr schön, dann haben wir da ja schon mal ein Problem, was keins ist. Dann haben wir nur noch Köln. Da hat mir der Mike über Twitter mitgeteilt, das habe ich mir gemerkt, dass sie quasi außerhalb der Satzung von NRW einen AK gegründet haben. Völlig absurd, ich weiß es nicht. Aber die Frage letztlich ist einfach nur, geben wir vor, wie die kommunale Struktur innerhalb der Organisationseinheiten laufen soll oder nicht? Also dazu hätte ich eine Frage. Wie seht ihr das? Also ich sehe das nicht so, dass ein kommunaler Arbeitskreis, der in einem KV tätig ist, automatisch damit außerhalb des Landesverbandes funktioniert. Ich weiß nicht, ob die Meinung Leute teilen, das ist ja möglich. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das jetzt irgendwie ein Missverständnis ist und vielleicht ist der Mike da auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich glaube, der ist da kommunal in Köln noch gar nicht tätig. Ich ticker mal eben den Mike und den Thomas Hegenbart an. Also eigentlich gibt es doch auch für AKs und AK Kommunals bestimmte Voraussetzungen, wie die sich gründen sollen, oder nicht? Also wenn wir nach unserer Satzung gehen, dann gibt es keine satzungskonformen AK-Kommunalpolitik. Punkt. Ja. Möchte man nur jetzt kurz, da das jetzt Köln und Düsseldorf oder Köln jetzt zum Beispiel genannt worden ist, wenn ein KV eine eigene Struktursatzung haben, kann das Land darüber nicht bestimmen. Es geht ja auch überhaupt gar nicht, ob bestimmt wird. Also darum geht es ja gar nicht. Das ist ja so ein grundsätzliches Missverständnis. Es geht nicht darum, dass wir von Landesseite aus bestimmen. Es geht bloß darum, dass wir ja irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und zwar auch die Arbeitskreise, die in KVs sind. Oder sehe ich das falsch? Ja. Ich muss kurz widersprechen. Doch, es geht um das Bestimmen. Es geht genau um die Situation, wenn ich losgehe und sage, lieber AK Kommunal Hintertupfing, wir hätten gerne eure Protokolle und der AK Kommunal sagt, du kannst uns gar nichts, die Landessatzung gilt hier nicht. In genau dem Augenblick geht es nämlich dann ums Bestimmen. Vielleicht darf ich einmal ganz kurz mich dazwischen schalten. Ich hatte über genau das Thema mit dem Jens auch schon auf dem LPT gesprochen. Ich vertrete tatsächlich die Ansicht, dass ein Arbeitskreis Kommunalpolitik zum Beispiel innerhalb eines Kreisverbands Münster sich einen Scheiß in Anführungsstrichen um die Satzung des Landesverbands kümmern muss, wenn er einfach nur für die Münsteraner arbeitet. Und wenn wir hier in Münster uns irgendwie Regeln gegeben haben, wie ein AK funktioniert und wir damit zufrieden sind, dann ist das unser Ding. Und wenn der LV damit unzufrieden ist, ist das sein Ding, in Anführungsstrichen. Und AKs, egal ob sie jetzt irgendwie unterhalb eines KVs oder eines LVs angesiedelt sind, sind halt AKs. Wir können als KV auch einen AK haben. Ja, darum geht's aber gar nicht. Es geht darum, dass wir ja aus diesem separatistischen, jeder arbeitet für sich und interessiert sich nicht dafür, was mit dem Rest der Partei passiert, dass wir davon wegkommen und vielleicht zusammenarbeiten und gemeinsam eine Struktur finden, mit der auch die KVs zufrieden sind. Und wir geben uns eine Struktursatzung im KV, die der Landessatzung widerspricht und ganz eigen ist. Das funktioniert leider nicht, weil eine höhergliedrigere Satzung immer eine niedrigere bricht. Das heißt, Bundessatzung bricht Landessatzung, bricht Kreissatzung, bricht Ortssatzung. Das ist so, Gesetz und so. Ich verstehe gerade das Problem nicht, um ehrlich zu sein. Also wo ist das Problem? Dass es AKs gibt, die nicht nach Landessatzung konstituiert sind oder dass sie nicht an den Sitzungen des AK Kommunalpolitik NRW teilnehmen oder dass sie nicht kooperieren? Nee, weder die Gründung noch die Sitzungen des AK Kommunalpolitik sind das Problem, sondern die Tatsache, dass wenn jeder Kreisverband oder virtuelle Kreisverband nach unterschiedlichen Methoden arbeitet, mit unterschiedlichen Mitteln arbeitet, es unglaublich schwer ist, von außen zu sehen, wie gerade innerhalb der Piratenpartei bearbeitet wird, weil jeder anders arbeitet. Und das ist das Problem. Okay, ich glaube, da kann ich dir aus eigener Erfahrung auch direkt die Ursache des Problems sagen. Da gibt es keine Richtlinien. Es gibt dieser Informationsfluss, dass es da irgendwie ein standardisiertes Verfahren gibt, der hat nicht stattgefunden. Die meisten Kreisverbände, also die ich regelmäßig besuche, haben sich irgendwann mal auf Eigeninitiative gegründet und alle Formalia dazu haben wir uns selber zusammengesucht. Der Landesvorstand war zum Akkreditieren anwesend. So, und natürlich wächst das dann alles unterschiedlich. Und wenn man im Wiki nach Informationen sucht, dann ist es tatsächlich auch eine Lotterie, ob die gerade aktuell sind oder ob das nicht der Vorschlag Nummer 3b ist, der nur noch archiviert ist. So, und bei vielen Leuten fehlt einfach die Kenntnis des Wikis, da auf Anhieb die korrekten Informationen zu finden. Wir haben hier im Rhein-Erft-Kreis Crews, die haben sich dreimal gegründet, dreimal nach einer unterschiedlichen Satzung, die sie irgendwo im Wiki gefunden haben. Das ist das Problem. So, und dann muss man sich auch nicht wundern, dass nach dem Subsidiaritätsarbeiten nach einem Subsidiaritätsprinzip arbeitenden Partei da unterschiedliche Versionen des Gleichbenannten rauskommen. Nee, das ist nicht mal das Problem. Das Problem entsteht nämlich erst jetzt, wenn wir einheitliche Strukturen haben wollen, und eben solche Vorgaben machen wollen, über die du gerade gesprochen hast, solche Regularien, und einen Teil der AKs sagen, interessiert uns Scheißdreck, machen wir nicht mit, dann entsteht das Problem. Entschuldigung, aber also ich spreche jetzt mal einfach mal nur für Münster. Ich bin froh, dass wir Menschen haben, die hier in Münster sich um Kommunalpolitik kümmern und arbeiten. Es sind wenige Menschen und sie tun das, was sie können, in ihrer Freizeit halt an Zeit aufopfern können. Bereits die Ankündigung über Mailinglisten, dass irgendwelche AKs gelöscht werden, wenn die Protokolle nicht nachgereicht werden oder keine Rechenschaftsberichte vorgelegt werden, führte schon zu Unmut und zu Diskussionen, die irgendwie einen von wenigen Terminen irgendwie komplett aufgebraucht haben. Wir haben uns dann irgendwie quasi einen Termin dann komplett mit Strukturscheiße beschäftigt, statt irgendwie politisch zu arbeiten. Wir haben so wenig Ressourcen hier vor Ort derzeit im AK organisiert, dass ich froh bin, wenn überhaupt was gemacht wird. Ich werde ganz sicherlich dafür eintreten, dass sie auch weiterarbeiten können, sie auch weiterhin AK nennen dürfen. Wenn es dann halt kein AK des LVs ist, dann ist es halt ein AK des KVs. Die sollen einfach tun, was sie tun wollen. Wegen meiner nennen wir dann halt auch den AK einfach nur Gruppe von Piraten von irgendwas. Das wäre aber irgendwie eine Herabwürdigung der Arbeit, die die tun. Mir geht es darum, dass die Ressourcen nicht verschwendet werden, um zwar sinnvolle, aber einfach nicht leistbare Prozessstrukturen und Protokolle zu erarbeiten. Ich mach mal. Also, erstens, die einfachste Methode wäre gewesen, mir eine Mail zu schreiben und zu fragen, was ich da mache. In welchem Tonfall ist mir egal. Das Ding ist ja in der Landesvorstandssitzung erklärt worden, warum ich den Antrag mit Jens zusammen so gestellt habe. Zweitens, du hast gerade sehr schön beschrieben, wo das Problem ist. Wenn das, was ihr dann nämlich macht, 25 andere AKs machen, findet kein Schwein irgendwas, irgendwo. Weil jeder sagt, nein, wir möchten aber, wir machen aber so weiter, mimimi. Genauso haben wir diese Bundestagswahl verloren. Also es ist ja auch nicht so, dass hier irgendjemand angegriffen wird und geschweige denn irgendwelche Leute, die fleißig ihre Arbeit tun. Aber wenn ich das gerade richtig verstanden habe, geht auch sehr viel Zeit damit drauf, weil man eben gerade diese Strukturen nicht findet und diese Informationen nicht hat. Wie gründe ich einen Arbeitskreis kommunal und was muss ich dabei beachten und was bin ich gegen irgendwie dem Landesverband schuldig an Informationen? Also es wäre doch gerade schön, wenn man total schnell findet, hier kann ich nachlesen, wie gründe ich so einen Arbeitskreis? Ja, genau darum geht's ja. Also, dass wir einfach Informationsstrukturen haben, mit denen alle arbeiten und die dadurch am Ende sogar Zeit sparen und den Leuten mehr Zeit geben, thematisch zu arbeiten, auch wenn es am Anfang kurz einmal wehtut, danach wird alles viel schöner. Ja, aber es kann sich doch jeder Arbeitskreis, der jetzt vielleicht nicht nach irgendwelchen Richtlinien gegründet wird, die wir irgendwann mal zusammenfassen, nochmal eben schnell neu gründen. Das ist doch nicht das Problem. Man will ja keinen abstrafen. Ach, die müssen sich doch nicht mal neu gründen. Das ist doch totaler, das ist doch Gekasper. Die sollen einfach weiter dieser AK sein. Wenn das mit den Informationsstrukturen funktioniert, dann müssen die sich doch nicht neu gründen. Das ist doch Gekasper. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich hätte es jetzt für normal gehalten, dass ein AK und Protokolle schreibt, um das irgendwie festzuhalten, was sie gemacht haben, also irgendwo Ergebnisse sammeln. Und wenn die irgendwo dann gesammelt werden, wo ist das Problem? Ja, dann müssen wir wohl nicht drüber diskutieren. Dass irgendwie nahezu 80% der Mitglieder in diesem AK, jetzt hier in Münster zum Beispiel, noch nicht mal einen Wiki-Account haben, geschweige denn irgendwie ein Wiki editieren können. Die arbeiten einfach stumpf das, was sie können. Und das finde ich auch gut. Und da kommen auch tolle Sachen bei rum. Die nennen sich AK. Und ich versuche auch auf die Verwaltungsliste und auf die Crewsprecherliste deren Protokolle rumzuschicken. Das schaffe ich nicht immer, weil ich auch nicht an jedem Termin teilnehmen kann. Aber mein Gott, macht bitte keine verpflichtenden Regelungen für AKs, die so hart ausgelegt werden, dass man irgendwie quartalsweise Bericht abliefern muss. Die haben wir schon. Es ist natürlich schön, dass man sowas macht. Ja, aber ihr diskutiert doch gerade darüber. Ich sehe jetzt auch echt kein Problem, mal alle 3 Monate einen Bericht abzugeben. Wo ist denn das Problem, das mal kurz in 3 Punkten aufzuschreiben? Also das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich gebe einfach nur das weiter, was ich vom AK mitgenommen habe und wo man mich gebeten hat. Und ich kann es nachvollziehen. Wir sprechen jetzt gerade von einem Wiki, wo 80% der NRW-Piraten sagen, dass es scheiße ist. Wenn es ein Wiki gäbe, was einfacher wäre, was man mit kurzer Anleitung bedienen kann, wo man sich einfach einmal anmeldet und dann auch in der Lage ist, ein Protokoll zu verfassen. Ich finde eigentlich schon, dass das jedem aktiven Mitglied einer Partei gut stehen würde, dann sich in der Form auch zu beteiligen. Ich versuche es mal kurz ein bisschen runterzubrechen. Ich verstehe das, dass das bei den jetzigen Strukturen viel Zeit, viel Aufwand und viel Ärger ist, das Ding immer zu veröffentlichen, weil nicht jeder genau weiß, wo und so weiter. Da verstehe ich den Münsteraner Arbeitskreis komplett. Hier geht es aber darum, wie schaffen wir eine Struktur, dass sogar die paar Leute in Münster es schaffen, alle 3 Monate eine halbe DIN A4-Seite online zu stellen. Ja? Darum geht es einfach, dass wir sagen, wenn du mir sagst, die vom AK haben gesagt, wenn es denn wenigstens eine Eingabemaske gäbe, wo ich das machen kann. Okay, so what, da können wir mit arbeiten. Womit ich ehrlich gesagt nicht arbeiten kann, ist die Aussage, die wurschteln da halt vor sich hin und machen halt und am Ende kommt was dabei raus oder auch nicht. Wir sind die Partei mit dem Anspruch nachvollziehbarer Politik für Bürger. Dann sollten doch, also wenn wir schon innerhalb der Partei es nicht nachvollziehen können, können es Bürger noch weniger und dann belügen wir den Bürger, indem wir uns nicht daran halten, was wir machen wollen. Das ist doch, also es muss doch möglich sein, alle 3 Monate irgendwie einen Bericht, was man die letzten 3 Monate gemacht hat, für alle verständlich an der Stelle abzulegen. Also das alles andere empfinde ich dann ja fast schon als Boykott. Ich gebe dir mal eben ein Bild. Ja, beim letzten Landesparteitag in Bottrop, da war ein AK-Mitglied auch anwesend und der hatte kein Handy dabei, der hatte kein Laptop dabei, der hatte kein Pad dabei, der hatte sich alles ausgedruckt und mit Kuli notiert. Der ist halt einfach nicht PC-affin, geschweige denn Internet-affin. Und das ist einer der Leistungsträger, beispielsweise in diesem AK, der dafür sorgt, oder dafür sorgen könnte, dass diese Arbeit überhaupt vorangebracht wird. Es ist halt ein Offliner. Punkt. Und ich glaube nicht, dass ich diesen Menschen dazu bekommen kann, in unserem Wiki oder in irgendwelchen Formularmasken oder in irgendwelchen Pads Protokolle abzulegen. Ich bin froh, dass ich Protokolle zugeschickt bekomme, E-Mail geht noch gerade eben, und dass ich die dann halt weiterleiten kann und in Wiki stellen kann. Ja, aber wenn ja, der doch E-Mail hat, also dann ist er doch irgendwie schon im Netz. Ist das dann so ein Riesenproblem, das dann zu delegieren, dass das jemand dann einpflegt, der das kann? Du brauchst einen Delegationsempfänger. Also ich kenne mehrere Leute in Münster, die dazu in der Lage und mit Sicherheit auch bereit wären, ein solches Protokoll online zu stellen. Wir haben mindestens ein Vorstandsmitglied, das in Münster sitzt, das dazu in der Lage und bereit ist, das zu tun. Und ich weiß noch einige Juppies, die in Münster und Umgebung sind, die das auch machen. Also daran darf es doch jetzt nicht scheitern. Und wenn es daran scheitert, sage ich mal ganz böse, dann ist innerhalb dieser Partei dieser AK vielleicht auch nicht arbeitsfähig. Da muss ich ganz hart widersprechen. Du kannst Arbeitsfähigkeit nicht damit gleichsetzen, dass online irgendetwas zur Verfügung gestellt wird. Die arbeiten gut, die liefern Output. Es wird nur nicht online gestellt von sich aus selbst. Da kümmere ich mich dann halt um. Darf ich mal ganz ehrlich? Ey, Wastel, bei allem Respekt, diese Partei ist 2006 in der C-Base in Berlin gegründet worden. Und nur weil ihr Leute habt, die arbeiten, als ob beim Westfälischen Frieden da Tintenfass gehalten wird, ne? Geht nicht. Wenn ich da mal was sagen darf. Klar. Es geht nicht um Münster. Es geht überhaupt nicht um Münster in dieser Situation. Es geht um das Problem, das Wastel da beschrieben hat. Und das ist kein singuläres Problem. Das taucht an mehreren Stellen auf. Das heißt, die Partei muss sich Gedanken darüber machen, wie hält sie ihrem Anspruch selber stand, auch in Zukunft mit Leuten, die mit diesen Arbeitsmitteln nicht arbeiten können, wollen oder was auch immer. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und da jetzt einfach zu sagen, nee, die müssen das aber, funktioniert nicht. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wenn du meine AK auflöst, ist mir das vollkommen egal, wir machen trotzdem weiter. Dann löst du ihn auf. Wenn du die Webseite löscht, gut, dann muss ich mir die Protokolle irgendwo wieder herholen, aber ich mache weiter trotzdem. Und das, wie gesagt, das ist kein Problem, das jetzt nur auf Münster zutreffen würde, sondern das ist ein Problem, das mit Sicherheit an vielen Orten in Deutschland Bestand hat und über das man sich Gedanken machen muss, wie man das auflöst. Ja, aber wir sind doch jetzt gerade hier dabei, um etwas zu schaffen, was es den Menschen einfacher macht, sowas online zu stellen. Das könnte zum Beispiel auch die Möglichkeit sein, von mir aus ein Fax-Postfach, ein E-Mail-Postfach einrichten, wo man das hinschicken kann, wenn man es handschriftlich hat oder so. Wenn die Leute so arbeiten wollen, lass ihnen doch die Freiheit, das zu tun. Am Ende geht es darum, darzustellen, was passiert ist, wie was entstanden ist. Ob man das mit digitalen Mitteln macht oder gegebenenfalls teilweise mit analogen Mitteln, ist doch vollkommen egal. Dann stell halt ein Fax-Postfach bereit, wo du die Dinger sammelst. Punkt. Ja, das soll mir auch wurscht sein. Hauptsache, irgendwie in regelmäßigen Abständen. Von mir aus gibt es auch einen E-Mail-to-Wiki-Schnittpunkt, ja, wo man eine E-Mail schickt und diese E-Mail wird ins Wiki gestellt. Auch das soll ja wohl möglich sein. Aber wenn es tatsächlich, finde ich, wir können von unseren Mitgliedern verlangen, dass sie ihre Arbeit dokumentieren, oder nicht? Ja, das ist das mit der Transparenz. Ich denke, man muss auch unterscheiden. Klar, es gibt immer Einzelne, die sich so weit wie möglich aus dem Internet zurückhalten. Aber das trifft ja selten auf eine ganze Arbeitsgruppe oder einen ganzen KV zu, dass sie wirklich niemanden haben, der ja sich technisch damit auskennt und dann zum Beispiel mal ein Protokoll oder so, sei es nur mailen kann. Ja, aber macht doch genau das möglich. Macht doch genau das möglich, dass es egal ist, wie das Zeug ankommt. Hauptsache es kommt an und es wird veröffentlicht. Dann müsst ihr halt jemanden dafür abstellen, der sowas erledigt. Aber nochmal, das Problem wird aus meiner Sicht in Zukunft nicht weniger, sondern eher mehr. Ja, die Frage ist aber jetzt nicht das, wie machen wir das, sondern schreiben wir Richtlinien vor. Hallo Kai übrigens. Das kann man also machen. Macht es eurer Meinung nach Sinn, sowas wie eine Richtlinie vorzuschreiben, dass Organisationseinheiten innerhalb der Piratenpartei einmal alle 3 Monate einen Bericht darüber abgeben, was sie in den letzten 3 Monaten gemacht haben. Mal ganz davon abgesehen, dass das schon in der Satzung steht. Aber macht es Sinn, das auch einzufordern? Ja, sicher. Ich finde, es macht sogar Sinn, sowas monatlich einzufordern. Allerdings nicht als verpflichtendes, sondern als motivierendes Element einzuführen. Einfach zu erklären und darzustellen, dass wir halt eine transparent arbeitende Partei sein wollen, wo halt Arbeitsergebnisse von A nach B übernommen werden können, wo auch andere Nicht-Piraten von außerhalb sehen können, was wir erarbeitet haben. Das finde ich total gut, das finde ich richtig toll. Das muss man auch unbedingt voranbringen, das muss auch viel, viel mehr werden eigentlich. Und das muss auch irgendwie auch strukturierter werden, da gebe ich dir allen in allem recht. Aber die Kanäle online vorzugeben und was Verpflichtendes hart einzuführen, das sehe ich unheimlich kritisch, weil dadurch kannst du halt auch eine Anzahl an Leuten verschrecken. Aber nicht verpflichtend funktioniert nicht, haben wir jetzt also gesehen. Also, was ich unheimlich schwierig finde, ist halt, wenn dann gesagt wird, naja, man soll halt mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen man gut kann, man muss keinen AK gründen und, das sehe ich auch alles ein. Was ich aber auch doof finde, es geht ja nicht nur um die Außenwirkung, sondern auch innen, möchte ich mal nachlesen können, wer hat sich schon womit beschäftigt, was wurde aus welchen Gründen verworfen, und deswegen finde ich eine Dokumentation wichtig, gerade wenn man das auf 2, auf 3, auf 8 Jahre sieht und nicht nur jetzt und mal eben und als Selbstbeschäftigung und als Hobby. Vielleicht wäre es dann sinnvoller, erstmal das zu machen, was wir ja auch vorhaben, ein vereinfachtes Wiki, also erstmal die ganzen Mittel zur Verfügung zu stellen, das und das für die Leute einfacher zu machen und dann danach zu sagen, so und jetzt haben wir diese Möglichkeiten und jetzt wollen wir von einem Arbeitskreis genau das und das und das fordern wir ein und das halten wir auch nach. Vorschlag, mach doch ein Wiki-Portal, Kommunalpolitik, wo ihr diese ganzen, in diesem vereinfachten Wiki, wo ihr alle Seiten von den verschiedenen lokalen AKs zusammenfasst. So, und dann könnt ihr dem AK Kommunalpolitik NRW auch endlich eine Daseinsberechtigung geben, indem ihr sagt, so, lieber AK Kommunal NRW, du betreust die E-Mail-Adresse, die man da auf diesem Themenportal findet. So, und an diese E-Mail-Adresse kann man beispielsweise Protokolle schicken, die ihr dann einfügt. Entschuldigung, ich bremse schon wieder. Ja, wir sind schon wieder beim Micromanagement. Das waren wir eben schon die ganze Zeit. Nur ich weiß, ich es war die ganze nur, Zeit Micro-Critics. Also jeder hat so seinen Standpunkt gesagt. Und ich fände es einfach schön, wenn wir dann mal hinkommen und sagen, okay, wie löst man dieses Problem? Und dass das dann jetzt auch endlich nach dieser ganzen Diskussion, damit die einen Sinn gehabt hat, auch mal stattfindet. Weil sonst war das jetzt 30 Minuten verschenkte Zeit. Ja, die Kernfrage ist, die sich mir stellt, macht es eurer Meinung nach Sinn, Strukturen einzuführen, nach denen dann auch jeder Arbeitskreis und jede AG innerhalb dieses Landesverbandes arbeiten soll und seine Informationen weitergeben soll? Macht es eurer Meinung nach Sinn, ja oder nein? Und sollen wir daran arbeiten, solche Strukturen zu erarbeiten, ja oder nein? Ja, wenn ihr die Infrastruktur hinbekommt. Die Infrastruktur ist nur das Werkzeug am Ende. Ich hätte noch mehr Meinung. Aber diese Werkzeuge haben wir derzeit nicht an der Hand. Ich bin mit Werkzeugen momentan am Experimentieren. Und zwar nutze ich dafür das Redmine. Ein Redmine. Da gibt es nämlich halt die Möglichkeit, per E-Mail halt Input auch öffentlich zu machen. Das war meine Idee und ich versuche das für Münster halt irgendwie umzusetzen. Wastel, war aber nicht die Frage. Findest du, es macht Sinn, allgemeingültige Strukturen überall einzuführen, wie man seine Informationen weitergibt, ja oder nein, und nicht mit welchem Tool? Strukturen finde ich gut. Wege vorzugeben finde ich schwierig, weil es halt unheimlich viele verschiedene Menschen gibt, die unterschiedliche Wege gehen möchten. Ja, es macht absolut Sinn, das zu machen. Wir wollen ja am Ende nachvollziehbare Politik haben. Das geht nun mal nicht ohne die Vorgabe, dass gewisse Regularien einzuhalten. Diese Regularien muss es dort geben. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber nochmal, das hat sich halt seit Berlin verändert. Da sind sehr viele andere Menschen in diese Partei geströmt. Und auch die müssen wir integrieren. Und wenn das bedeutet, dass wir analoge Wege schaffen müssen, dann müssen wir die halt schaffen. Oder wir sagen, hey, diese Leute interessieren uns nicht und sehen zu, dass wir loswerden. Das halte ich allerdings für einen deutlich schlechteren Weg. Okay, noch Meinungen dazu? Macht das Sinn oder nicht? Es macht Sinn. Es macht in jedem Fall Sinn, wenn man eindeutige Strukturen hat, die jetzt übergeordnet sogar so weit gehen, dass die Ergebnisse hinter vernünftig dokumentiert werden können. Denn nur auf die kommt's ja an. Der Weg dahin, der interessiert vielleicht den Insider, aber der will das Ergebnis haben und der will das Ergebnis vor allen Dingen finden können. Ja, dem würde ich zustimmen. Also macht Sinn. Man sollte es allerdings darauf beschränken, dass man ganz klar sagt, was man haben will, das möglichst klein hält, also Ergebnis oder was auch immer, und dann eben ganz klar den Weg auch zeigt, wie es passieren soll. Also dass die Leute nicht mit Panik da vor der Vorstellung stehen, ich muss das jetzt irgendwo in irgendeinem Wiki oder so unterbringen. Plus eins, unterschreibe ich so. Okay, dann sind wir doch schon einen Schritt weiter. Ich habe bis jetzt eine Gegenstimme aus dem Chat, wo da steht, dass das aber nicht für KVs gelten soll, sondern bloß für Sachen, die dem Land unterstehen. Und die KVs können das dann machen oder auch nicht, wie sie gerade Bock drauf haben. Haltet ihr das für sinnvoller, dass die KVs das dann kopieren können oder nicht? Oder dass wir das für alle einmal machen? Es ist vielleicht einfacher, wenn die KVs sehen, dass das im Land funktioniert, dann schließen sie sich von alleine an. Ja, zum einen das und zum anderen glaube ich nicht, dass du denen das vorschreiben kannst. Da gibt es sowas wie, die Unterordnung hat da ihre eigenen Rechte. Und ich glaube, wenn du den KVs sagst, ihr müsst, dann wird das wahrscheinlich schwierig. Die Frage ist, wie ist es, wenn es in der Satzung steht? Gilt das dann nicht automatisch auch für die unterliegenden Ordnungseinheiten? Ja, wenn es in der Landessatzung stehen würde, gilt's automatisch nach unten durch. Das ist richtig. Dem möchte ich ganz kurz widersprechen. Wenn KVs der Landessatzung widersprechende Satzungen haben, die von einer Mitgliederversammlung beschlossen worden sind, dann gilt die. Nein, das stimmt einfach nicht, Bastelt. So, eine Kreissatzung, ich möchte es erklären, eine Kreissatzung kann ergänzend zu der Landessatzung sein, genauso wie eine Landessatzung ergänzend ist zur Bundessatzung. Aber alles, was in der Bundessatzung steht, gilt bis in den Kreisverband durch. Punkt. Also ich das ist Gesetz. Ist jetzt reine Theorie, ja? Ich möchte es nur klarstellen. Ein Kreisverband sich selber Arbeitsgruppen in die Satzung schreibt, die ähnlich wie AKs wären, vielleicht nennen sie sich sogar AKs, ich weiß es nicht, und da Regeln vorschreiben in der Satzung, dann sind das Arbeitsgruppen, / AKs des Kreisverbandes. Ob die jetzt irgendwie einfach nur eine Namensähnlichkeit mit AKs des Landesverbands haben, hin oder her, die Regeln des Kreisverbands gelten dann für die AKs des Kreisverbands. Jetzt bin ich bösartig und sag, alle Arbeitsstrukturen des Landesverbandes gelten auch für die Kreisverbände, da schreiben wir die Satzung rein, dann ist die Nummer durch. Darum geht's aber gar nicht. Es geht darum, auch gar nicht den Kreisen unbedingt von oben was vorschreiben zu wollen. Dafür sitzen wir ja gemeinsam hier. Ich möchte bloß von dieser Blockadehaltung bei euch weg. Das verstehe ich nämlich nicht. Von Anfang an zu sagen, nee, das ist scheiße, ihr könnt uns das nicht vorschreiben, wir machen, was wir wollen, ist uns total egal. Es geht doch darum, hier zusammenzuarbeiten. Ich verstehe, ganz ehrlich, ich kann das nicht für 5 Cent nachvollziehen. Ressourcenmangel. Also nö, ich finde es, was mir auf den Keks geht, dass sich auf viel zu vielen Ebenen Leuten ständig die Struktur neu erfinden. Wieso beschäftigen wir uns nicht mit Themen? Dann ist es doch besser, wenn das einmal ordentlich sauber vorgegeben wird vom Land, wie sowas zu funktionieren hat, und dann kann der Rest sozusagen ordentlich organisiert anfangen, thematisch zu arbeiten. Darf ich dazu auch mal was sagen? Ja, logisch. Ja. Also wir hatten bis jetzt, habe ich bis jetzt 2 Gründe erlebt, warum sich irgendwelche Gruppierungen nicht an irgendeine Dokumentationspflicht gehalten haben. Entweder, weil sie so frustriert waren oder irgendwo so ratlos, weil sie es irgendwo nicht gefunden haben, sprich die einfache Anleitung, jetzt habe ich ein AK gegründet, was muss ich wo reinschreiben? Ich muss zugeben, dass ich selber diesen Quartalsbericht komplett verpennt habe und gedacht, mit meinen Protokollen wäre das erledigt. Oder wir hatten auch einen Fall, der AK hat sich zum Glück selber pulverisiert. Die wollten intransparent arbeiten, weil sie es ganz anders wie die Piraten machen wollten und da einfach nur die Piraten als U-Boot für ihr eigenes Süppchen verwenden wollten. Ja, und das ist auch tatsächlich eine Gefahr, die ich sehe, vor allen Dingen jetzt in der kommenden Kommunalwahlphase, dass die Piratenpartei Besuch bekommt von Menschen, die aus ganz anderen Gruppierungen kommen und sich denken, hey, hier kannst du bei den Piraten einfach so mitmachen und schnell mal irgendwas gründen und auch kandidieren, wenn das nicht weiter auffällt, dass du eigentlich von der AfD oder Freie Wähler oder sonst was bist. Das ist eine Gefahr, die ich sehe, und deswegen so Strukturen und Vorgaben und Transparenz sind da schon wichtig, denke ich. Stimme ich dir vollkommen zu, und das, was du gerade erwähnt hast, ich sag mal, da schrillen bei mir gerade bei bestimmten Personen die Alarmglocken, ja. Also, Bastel, vielleicht, um dir noch eine Angst zu nehmen, wenn wir funktionierende Strukturen entwickeln und dafür einfach bedienbare Tools entwickeln, sei es ein Fax-to-Wiki, ja, dass wir die Möglichkeit haben, einen Fax abschicken, und solange das nicht handgeschrieben ist, schafft es das auch irgendwie ins Wiki. Es geht darum, wir schaffen mit der Struktur die Möglichkeiten, und dann können wir meiner Meinung nach auch als Partei, die wir sind, und wir sind eine Partei mit politischer Arbeit, verlangen, dass gewisse Transparenzregeln eingehalten werden, wie ein dokumentiertes Arbeiten. Das Einzige ist, dass wir die Stelle vorgeben möchten, an der dokumentiert wird, damit das auch alle lesen können. Das finde ich gut, wenn sowas funktionieren kann. Die Idee finde ich auch richtig. Die sollten wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich möchte aber auf gar keinen Fall, dass irgendwelche Menschen an irgendwelchen Arbeiten gehindert werden, nur weil sie irgendwelche Regeln nicht einhalten können oder wollen. Punkt 1, können, gebe ich dir recht. Wenn sie sie nicht einhalten können, ja, dann ist es unsere Aufgabe, ihnen die Möglichkeit zu schaffen. Nicht wollen, kann ich nie akzeptieren. Dann sind sie in der falschen Partei. Wollen darfst du mal eben interpretieren als Prioritäten innerhalb des eigenen Lebensstils. Familie geht vor Partei, Arbeit geht vor Partei, Zeitmangel. Also bitte, ein Protokoll zu verfassen, während man sich zusammensetzt und etwas bespricht, sollte nicht das Problem sein. Ob das jetzt handschriftlich ist oder wie auch immer, egal. Wenn die Strukturen da sind, dass man das dann auch so online stellen kann, dass die gesamte Partei das sofort findet, dass es so kategorisiert ist, dass ich mit 2 Klicks bei euch in Münster bin, um zu gucken, was ihr da Schönes macht, dann spricht doch nichts dagegen. Und dieses Nicht-Wollen finde ich eigentlich auch nicht akzeptabel. Das funktioniert, wenn ich den Proxy mache. Ich hab dafür aber keine Zeit. Ja, aber dann müssen wir andere Möglichkeiten finden. Punkt. Also dann müssen wir einfach andere Möglichkeiten finden. Und da sind wir wieder bei nicht können, ist in Ordnung. Dann bieten wir die Möglichkeiten. Nicht wollen, nicht transparent und nachvollziehbar arbeiten wollen. Entschuldigung, meiner Meinung nach vielleicht besser nicht in der Partei sein. Punkt. Dann hast du mich in dem Punkt falsch verstanden. Ja, das mag sein, klar. Können wir das bitte auf nach 23 Uhr verschieben und weitermachen? Ja, wir sind dann nämlich durch den Punkt durch und sind eigentlich beim nächsten Punkt PGs auflösen. Wir haben uns überlegt, dass es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, warum es sowas wie PGs gibt. Klar, die lösen sich nach einem definierten Ziel auf, aber nichts spricht dagegen, dass eine AG das auch tut, wenn sie ein Ziel erreicht hat. Also eigentlich braucht es keine PGs. Das ist eine unnötige Struktureinheit, die es nur komplizierter machen. Wir können auf AGs und AKs das Ganze zusammenstreichen. Gegenstimmen. Hier. Ja. Bitte. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass es zeitlich begrenzte, für Einzelaktionen gegründete Gruppen gibt, die sich PGs nennen dürfen, die halt auch irgendwie einen Namensraum haben, um dort halt ihre Arbeit vorzustellen, ihre Projekte zu strukturieren und ihre Ergebnisse zu liefern. Können wir die einfach zeitlich befristete AGs nennen? Wenn es nur an der Namung liegt, klar. Es ist einfach eine zusätzliche Struktur, die man eigentlich nicht braucht. Und wir wollen ja Strukturen vereinfachen, sonst machen wir das eine Projektgruppe für Sachen, die ein halbes Jahr dauern, eine für Sachen, die ein Jahr dauern und die nächste für Sachen, die thematisch begrenzt sind oder was auch immer. Also die Intention damals dahinter, die war ja ganz klar, die AG Technik zum Beispiel, die kümmert sich fortlaufend, wahrscheinlich so lange, wie die Partei besteht, um die Technik. Die arbeitet im Effekt immer an. Und zum Beispiel eine PG Floß und so weiter, der Floß ist irgendwann fertig. Das ist ja nicht die Unterscheidung dazwischen. Ja, die Überlegung ist folgende. Wenn man von außen drauf guckt, AK, AG kriegt man relativ leicht vermittelt, Arbeitskreis, Arbeitsgruppe, man sagt, kein Problem, eine AG macht formale Sachen, keine politischen Inhalte, eine AK macht Inhalte, Punkt. Die Möglichkeit, zeitlich begrenzt zu arbeiten, wollen wir lassen. Dafür brauche ich aber keine extra Organisationseinheit mit einem extra Namen, einer extra Regelung, die ich wieder extra aufführen muss, sondern ich sage einfach, gründet eine AG, wenn ihr fertig seid, löst sie auf. Ihr könnt euch reinschreiben, wir arbeiten zeitlich befristet. Oder ihr könnt sie auf inaktiv setzen, wie zum Beispiel die für die Satzung. Dann setzen die auf inaktiv für ein halbes Jahr. Wenn es dann wieder um die Satzung geht, aktivieren sie die wieder. Wir sparen Arbeit, die sparen sich Arbeit mit dem ganzen Gründungsscheiß. Und wenn Leute zeitlich befristet arbeiten wollen, können sie das. Die Inhalte bleiben die gleiche. Das Ding heißt nur nicht PG, sondern AG. Valide. Was gewinnt man mit so einer Namensgebung? Ganz wenn die Struktur identisch bleibt? Man gewinnt damit einen weiteren Punkt, den, wenn man von außen drauf guckt, nicht jemandem wieder erklären muss, was denn jetzt diese Abkürzung auch noch bedeutet. Ich erzähle, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe tatsächlich im Landtag, haben wir über Open Antrag eine quasi Beschwerde bekommen. Wir möchten doch bitte die Abkürzungen in den Protokollen sein lassen. Man würde als normaler Bürger überhaupt nicht verstehen, was wir meinen, wenn wir vom HFA reden. Und da haben die Leute recht. Das Problem gilt für Arbeitsstrukturen genauso. Wenn ich erkläre, AG ist eine Arbeitsgemeinschaft, AK ist ein Arbeitskreis, bin ich an dem Punkt fertig. Wenn ich dann noch anfangen muss, eine SG, eine PG und sonst was zu erklären, überfrachte ich die Leute irgendwann einfach. Wir wollen es einfach und durchschaubar machen für alle Leute. Und dann reicht AK und AG, meiner Meinung nach. Ja, wenn ich hieß es ja auch früher Projektgruppe. Ich würde Förmchen da recht geben, wobei ich zum Beispiel auch noch nie begriffen habe, ob eine AG eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Arbeitsgruppe ist, so ausgeschrieben. Vielleicht sollten wir es dann irgendwann mal ausschreiben. Es ist eine Arbeitsgruppe. Steht in der Strukturordnung, in der Satzung. Richtig. Und du hast gerade Gemeinschaft gesagt. Entschuldigung. Sei froh, dass ich nicht Aktiengesellschaft sage, weil das die FDP. Gut. Im Prinzip spricht doch nichts dagegen, die PGs aufzulösen, aber es spricht etwas dafür, nämlich man ist ein bisschen durchschaubarer. Ist das richtig? Sehe ich so, ja. Sieht das jemand nicht so? Ich, aber was willst du machen? Wieso, sag mal, Janis. Genau, weil, PG im Grunde genommen das einzige selbsterklärende Wort ist in diesen ganzen Strukturen. Projektgruppe, da weißt du direkt, das ist zeitlich begrenzt und ich muss dann nicht noch so einen Kunstgriff wie, aber ich meine, es sind tatsächlich klein Detailfragen, wenn Projektgruppe unter die Räder kommt, aber wir haben hier einige Projektgruppen gehabt, das war immer jedem sofort klar, das ist ein zeitlich begrenztes Projekt, allein schon wegen ihrem Namen. Ich fand's praktisch, aber gut, wenn das Ganze nochmal verkompliziert. Ich stelle die ketzerische Frage, braucht es dafür eine Strukturorganisationseinheit? Für irgendwas, was ihr da gemacht habt? Ja. Beispiel. PGSMV, PG-Kreisverbandsvorbereitung, PG-Webpräsenzüberarbeitung. Tatsächlich, das brauchten wir. In einem Kreis mit einer relativ hohen Trolldichte ist es immer besser, wenn du eine Abstimmung hinten im Nacken hast. Aber die kannst du doch auch über eine AG machen. Sicher, das kann man auch über eine AG machen, aber Projektgruppe versteht halt jeder, das ist zeitlich begrenzt und auf ein bestimmtes Projekt begrenzt. So, und die Unterscheidung muss ich den Leuten dann bei AG ja jetzt auch näher bringen. Siehst du, es gibt AGs, die sind längerfristig angelegt, die arbeiten permanent und es gibt AGs, die sind auf ein bestimmtes Projekt ausgerichtet und lösen sich dann auf. Wie ich diese beiden AG-Gruppen dann auseinanderhalten soll, wenn ich höre Projektgruppe, aha, du. Okay. Okay, machen wir mal einen Faktencheck. Wie viele PGs haben wir gerade? Also Satzung, was noch? Ich glaube, du musst unterscheiden zwischen Land und Kreis. Was die Kreise da machen, ist zum Teil ohne PGs gar nicht zu regeln. Da gebe ich dem Janis recht. Ja, da habe ich jetzt mal eine satzungstechnische Frage. Muss ein Kreisverband oder ein Kreis eine PG gründen, um zu arbeiten, oder können sie das nicht im Rahmen ihrer kommunalen Arbeit einfach tun? Wir haben verschiedene Institutionen für verschiedene Arbeitsbereiche. Das ist sehr hilfreich, wenn man ein Label hat, also die entsprechende Struktur ein Label hat, die diesen gewissen Wiedererkennungswert vermittelt. Okay, um dir jetzt das Problem aufzulisten, jetzt pass auf, das ist jetzt nicht böse gemeint, tatsächlich. PGs, die sich mit kommunalen Inhalten befassen, sind satzungswidrig. Das ist Quark. Nein, die sind in der Landessatzung nicht definiert, weil PGs definiert sind als Organisationseinheit, genauso wie Arbeitskreise, die sich um landespolitische Dinge kümmern und Dinge auf Landesebene. Naja, aber nicht alles, was nicht in der Satzung beschrieben ist, gibt es deswegen nicht oder ist nicht Realität. Projektgruppen auf Kreisebene machen deswegen alleine Sinn, weil du hast einen Kreis von Leuten, die gehen ein Problem an. Und du findest die unter einer bestimmten Bezeichnung. Damit machst du sie auch anderen Mitgliedern der ML transparent. Und die sind nur in diesem Kreis interessant für die Mitglieder dieses Kreises. Und ob das ein virtueller Kreis ist oder nicht, ist dabei relativ egal. Wenn es darum ginge, kann man nicht irgendwelche Themen überhaupt machen, ohne dem einen Namen zu geben. Dann bräuchten wir auch keine AGs und keine AKs auf Landesebene. Das ist halt die Frage, inwieweit man diese Dinge festschreiben möchte. Ich möchte gerade mal kurz einen echt tollen Vorschlag von Mitkrieger aufnehmen, den ich super finde. Wir könnten uns doch im Land an die Nomenklatur aus dem Bund anpassen, oder? Das heißt, ich habe das gesehen, ich habe das auch ins Protokoll geschrieben, weil ich die Anmerkung wichtig finde. Die Sache ist, ja, im Bund heißen die thematischen Sachen AG, aber im Bund ist überhaupt keine Einigung darüber, wie das benannt wird, was bei uns jetzt die AGs sind. Es gibt SGs, ja, aber zum Beispiel wäre nach der Definition, die wir im Moment haben, sowas wie die BPT-Orga. auch eine Servicegruppe. Das wird im Bund aber gar nicht so gehandhabt. Da herrscht im Bund absolutes Chaos. Das heißt, wir würden im Prinzip zwar die AKs in AGs umbenennen, aber mit OGs eine Struktur schaffen, die es im Bund nicht gibt. Aber irgendjemand hat doch zu Anfang mal gesagt, Bund bricht Land. Das könnt ihr wegschmeißen, dann einfach die Landesbezeichnungen vergessen, alles in die Tonne treten. Auf Bundesebene steht dazu nichts in der Satzung. Genau, die haben nicht in der Satzung. Aber es ist schon verwirrend, wenn man in die Piraten reinkommt. Also AG kenne ich halt überall, habe ich eben reingeschrieben, auch eher so als Arbeitsgemeinschaft, was auch immer das denn heißen möge. Auf Bundesebene sind aber die AGs, die thematisch arbeiten, politischen Dinge. Und wenn wir jetzt in NRW immer noch die AKs haben und AGs als organisatorische Dinge haben, wäre AG und OG als irgendwie ja inhaltlich arbeitende Arbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgruppe und organisatorisch arbeitende OG besser. Was auf Bundesebene noch jetzt an SGs existiert, ist ja eher so ein, wir sind eine zugeordnete Organisationseinheit, die quasi weisungsgebunden ist gegenüber einem Vorstand, das ist ja eh in Frage zu stellen. Wobei tatsächlich die Arbeitskreise, dass die thematisch sind, auch so ist wie bei allen anderen Parteien in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es ist dann sogar für jemanden, der sich grundsätzlich schon mal Parteien angeguckt hat, relativ einfach zu sehen, die haben nämlich alle diese AKs. Ja, zumal es auch, glaube ich, auch im Landtag sogar so ist, dass die offiziell dann intern AK-Sitzungen heißen, oder? Ja. Ja, deswegen und, haben wir halt dieses Problem. Und bei NGOs ist es ja auch so, AK-Vorrat zum Beispiel. Aber es wäre mit AK gleich AG zu sagen und dann für tatsächlich organisatorische Dinge es OG zu nennen. Also insofern, auch wenn ich es hier reingeschrieben habe, eben, das ist ja nicht nur alles zynisch gemeint, sondern auch in dem Fall alles sehr ernsthaft. Deswegen habe ich es ja auch aufgenommen. Also, ja. Gut. Stopp, ich möchte noch eine Anmerkung machen. Ja, wenn wir dann irgendwann Ortsgruppen kriegen, haben wir ein Problem. Das stimmt. Ja, im nächsten Monat im Rhein-Erft-Kreis. Ach, Entschuldigung, habe ich das laut gemacht? Ja, aber man meint ja OVs, ne? Also bei OVs sind das, was halt irgendwie so BVs und KVs und LVs und... Ja, ja, Ortsgruppen ist noch was anderes. Okay. Jens, sei froh, dass wir so auf eine OG runtergehandelt gekriegt haben. Ja, ja, ich freue mich. Wobei es nett fände, von dieser Arbeitskreis, Arbeitsgruppe, Terminologie wegzukommen. Das fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch, weil es ja irgendwie keinen Unterschied auf den ersten Blick deutlich macht. Das wäre auch meine Frage, warum müssen die PGs sterben statt die AGs? Könnte man auch machen. Man könnte die AGs alle in PG umbenennen, dann gibt es eine deutlichere Unterscheidung, das stimmt. Ja, aber PG ist doch zeitlich begrenzt. Dann SG. Nee. Wir können ja die zeitliche Begrenzung rausnehmen. Oder wir nennen es SG. Also wir nennen alle AGs und PGs um in SG. SG fände ich besser als PG, weil Projekt dann schon wieder eher noch, also für mich eher noch was Konkretem, noch was eventuell dann auch inhaltlich klingen würde. Aber das könnte man nochmal überdenken, ob wir alle AGs und PGs in SG umbenennen. Das ist doch, da kann man nochmal drauf umdenken. Gut, wir kommen von dem Punkt weg, ehe wir da jetzt noch eine halbe Stunde drüber diskutieren. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir Protokolle und Quartalsberichte haben wollen. Dafür sollten wir vielleicht mal vorgeben, was da überhaupt drinstehen soll. Also wie soll so ein Ding aussehen? Was für eine Form soll das haben? Herr Ballerstedt, ich bremse einmal kurz. Nein, falsch. Bevor wir vorgeben, was drinsteht, möchte ich gerne mal wissen, müssen tatsächlich alle protokollieren, wie viel und braucht man wirklich diese Quartalsberichte, wenn man jeden Monat ein Protokoll schreibt? Und liest der ganze Landesvorstand eigentlich die Quartalsberichte, die er bekommt? Ja, aber jetzt mal im Ernst, wenn jeder Arbeitskreis, jede AG, jede SG, jede PG dir alle 3 Monate einen Bericht schickt und das tatsächlich quartalsweise macht, schaffst du es tatsächlich, die alle zu lesen? Ist das sinnvoll? Nee, weil die sind ja nicht für mich da. Das ist ja nicht dafür da, damit der Vorstand liest und überprüfen kann, was die Arbeitskreise machen. Im besten Fall ist das Protokoll so geschrieben, dass nämlich Leute, die sich irgendwo dafür interessieren, das prima lesen können. Das heißt, bei uns im Tracker nutzt so ein Protokoll oder ein Quartalsbericht nämlich überhaupt gar nichts. Deswegen ist das nämlich nicht falsch, was ich sagen wollte. Ich wollte ungefähr aufs Gleiche hinaus wie du. Ich habe nur einen längeren Weg genommen. Also, im Prinzip, was ich gern hätte, ist, dass wir sagen, was an Protokollen beziehungsweise an Berichten brauchen wir, ja, in welcher Form, was soll da drinstehen, wie häufig, ja, das sind die Informationen, die wir bräuchten. Ich würde nämlich gerne allen an die Hand geben, guck mal, wir brauchen, vielleicht einigen wir uns ja darauf, dass es dreimal im Jahr sein soll und nicht viermal im Jahr, keine Ahnung. Aber Form, Häufigkeit und Inhalt, das müsste mal definiert werden an Protokollen. Das ist jetzt auch, eigentlich würde ich das jetzt nur sehr, sehr ungern hier durchdiskutieren, wie die Dinge aussehen sollen jetzt. Ich fände es super, wenn jemand der Anwesenden sich bis zur nächsten Sitzung darüber Gedanken machen könnte, das vielleicht in einem Pad schon mal vorbereitet, so Beispiel Protokolle und Beispiel Quartalsbericht. Wie könnte das Ding aussehen? Was könnte da drin stehen? Das fände ich ganz schick. Gäbe es irgendjemanden, der das machen möchte? Ja. Wann wäre das nächste Treffen? Also Zeitfenster, Fragezeichen? 14 Tage, hätte ich gesagt. Würde ich dann gerne mit dem Wirkungstreffer machen. Mich würde interessieren, was du dir von so einem Beitrag an Inhalt erhoffst. Kann ich sagen. Ja, ich weiß, ich verstehe die Frage. Was, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du wissen, wenn wir sowas vorgeben, was soll am Ende dabei rauskommen, richtig? Nein, ich habe die Frage gestellt und ich habe sie genauso gemeint. Was soll Inhalt dieser Berichte sein? Genau darum geht's ja gerade. Also das sollen doch jetzt, da haben sich doch gerade Vaku und Wirkungstreffer zu geeinigt. Was soll Inhalt, Form und Häufigkeit dieser Berichte sein? Darum geht's ja jetzt. Ich habe mir da erstmal gar nichts vorgestellt. Also stimmt nicht ganz. Ich habe mir vorgestellt, dass ich alle 3 Monate irgendwo hingucken kann und sehe, ach guck mal, das haben die in den letzten 3 Monaten gemacht. Ist ja spannend, das Thema interessiert mich. Vielleicht kann ich die nächsten 3 Monate mitarbeiten. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, klar. Lapidar dahingesagt, was haben die gemacht? Meinst du genau was? Was haben die gemacht? Also haben die irgendwie, was haben die an politischer Arbeit gemacht? Haben die zugearbeitet für einen Stadtratsabgeordneten? Haben die sich getroffen mit einer Gruppe, die da in der Nähe ist, mit irgendeiner Interessensgruppe? Haben die ein Projekt Urban Gardening angelegt oder eine Eichhörnchenbrücke gebaut? Oder haben die 3 Monate gar nichts politisch gemacht, was ja auch manchmal in Ordnung ist? Aber was haben die gemacht? Also ich meine, die sind eine Struktureinheit innerhalb einer Partei, die Politik macht. Was für Politik haben die so gemacht die 3 Monate? So. Ich versuche mal eben meine Nachfrage zu präzisieren. Wenn die Piraten bei der Kommunalwahl 2014 einigermaßen erfolgreich sind, dann werden wir zig Arbeitsgruppen haben, die zu kommunalpolitischen Themen arbeiten werden und Fragen bekommen und Antworten liefern wollen. Und das muss dann kategorisiert werden, scheinbar in Zusammenarbeit mit anderen Parteien, in eigenen Entscheidungen, in eigenen Beschlüssen und. Ansonsten bekommst du diese Protokolle gar nicht gelesen. Zumindest nicht auf Landesebene. Du musst quasi eine Flut an Informationen bearbeiten, die unkategorisiert eigentlich gar nicht zu bewerkstelligen sind von einem Landesvorstand, wie wir ihn heute haben. Das heißt, du musst schon etwas deutlicher machen, was du von diesen Berichten erwartest. Nee, muss ich nicht. Ich muss gar nichts deutlich machen. Der Punkt ist, ich hätte halt gerne, dass sich Leute aus diesem Kreis hier hinsetzen und sagen, was würden wir uns eigentlich wünschen von solchen Protokollen? Also was soll da drinstehen? Wie soll das funktionieren? Ich fände es zum Beispiel super, wenn Kommune X eine Position erarbeitet hat zu Leuchtmarkierung von Bürgersteigen in Fußgängerzonen. Ja? Dass das dann so nachvollziehbar ist, dass Kommune Y sagen kann, Mensch, finde ich cool, möchte ich auch machen. Aber das gebe nicht ich vor, das ist ja das Schöne an dieser Partei, dass wir dem mitmachen. Das machen welche von euch und dafür haben sich gerade Backo und Wirkungstreffer gemeldet. Ist doch super. Und ob wir das dann gut finden, können wir aber beim nächsten Mal diskutieren. Aber hast du dir schon irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass du dieses strukturieren möchtest? Und da wäre irgendwie die Struktur schon interessant. Also mich interessiert jetzt erstmal überhaupt gar nicht, was der Ballerstedt denkt. Danke, Marco. Gerne. Also Protokolle finde ich total spannendes Thema. Würde ich gerne mitarbeiten mit Wirkungstreffer, mit noch ein paar anderen Leuten. Müsste man sich überlegen, ob man da ein Pad aufmacht oder wie auch immer. Aber finde ich spannend. Ja, erstmal genau Protokolle und da wird auch sicherlich was zu drinstehen zur Maske. Wer auch immer da gerade ins Protokoll schreibt, brauchst du nicht, steht unten unter den To-Dos. Also ich gehe mal davon aus, Jens, dass das mit einbeschlossen hat. Wie vernetzt man diese Protokolle dann auch miteinander? Ja, also ja, wobei das für mich Schritt 2 wäre, dass man jetzt schon im Hinterkopf behalten kann. Aber erstmal geht es mir darum, welche Form soll die haben, was soll da drin stehen, wie oft braucht man das? Und wie vernetzen wir die dann alle untereinander, ist für mich jetzt schon Schritt 2. Es schadet aber nichts, wenn ihr das beim Schritt 1 schon im Hinterkopf habt. Ich möchte einmal ganz, ganz kurz eine ganz provokante These in den Raum stellen. Wenn wir mit der Kommunalwahl 2014 Erfolg haben, dann wird der Landesvorstand der Piraten in NRW nicht mehr mitkommen können. Was vor Ort alles passiert. Egal, was es an Protokollen, Berichten und so weiter alles gibt. Jetzt verstehe ich das Missverständnis. Es geht überhaupt nicht darum, dass der Landesvorstand was mitbekommt, sondern was die Steinfurter Piraten mitbekommen, wie Münster zu der in Fragen von beleuchteten Fußgängerüberwegen irgendwie steht. Genau, das ist das Missverständnis. Ist doch scheißegal, was der Landesvorstand mitbekommt. Wir schaffen bloß die Basis, damit ihr da arbeiten könnt, ja? Also der Landesvorstand muss auch nicht alle Protokolle lesen. Will ich auch gar nicht. Ich will das auch alles gar nicht kontrollieren. Ich will bloß, wenn ich mich für eine City-Maut interessiere und wissen will, ob irgendeine Stadt das eingeführt hat, will ich im Prinzip irgendwo eingeben können, City-Maut, und sehe dann die Piraten in Steinfurt, Köln und Erkenschwick haben das schon gemacht. Punkt. Ja. Es geht doch nicht, dass ich als Landesvorstand einen Rapport haben möchte. Das ist mir ehrlich gesagt kackegal. Ich will bloß, dass der Bürger das sieht und andere Piraten das sehen. Ich muss nicht alles lesen. Da gibt's schon so eine schöne Plattform, kommunalpiraten.de, ne? Da gibt's auch schon einige Anträge und vielleicht hängen wir da in NRW ein bisschen hinterher, aber also die Ideen, sowas zu kanalisieren und sowas irgendwie von Ort X zu Ort Y zu übertragen, die gibt's schon lange und die sind auch schon etabliert. Ja? Okay, du warst beim letzten Mal nicht dabei. Wir haben beim letzten Mal schon festgestellt, für alles, was wir machen wollen, gibt es irgendwo irgendein Tool und wahrscheinlich sogar 20. Ja, das stimmt. Und es gibt auch da schon eine Vernetzung. Da machen ein paar mit und andere nicht. Soweit waren wir schon. Es geht jetzt darum, eine Vernetzungsstrategie zu finden und ein Tool zu finden, mit dem wir alle arbeiten und nicht, da gibt's an Ort XY schon was. Da waren wir eigentlich schon drüber weg. Gut, wir haben Protokolle sind wir durch. Ist es für dich in Ordnung, Schreibi? Also ich sag das jetzt einfach, wir haben jetzt 22 Uhr, wir haben 2 Stunden diskutiert darüber. Ich würde gern den Rest, der da steht, dieses Website NRW, aufs nächste Mal verschieben. Nein, wir haben da oben 9 Leute stehen, die arbeiten wollen. Wir haben da unten 4 Leute verteilt. Und nur weil du als Versammlungsleitung es nicht auf die Backe kriegst, die Leuten in den Arsch zu treten, damit sie sich nicht in kleinen Kleinfaken, hören wir nicht vorher auf. Ja, Schatz. Dann mach du mal weiter. Was ist der nächste Punkt? Ich brauche für den nächsten Punkt nur eine Antwort. Wer ist gerade verantwortlich für die NRW-Website? Also piratenpartei-nrw.de. Wer hat den Hut auf? Wer hat Zugriff? Ich habe seit kurzem Zugriff. Zugriff habe ich auch, Hut nicht. Und der Paki hat auch Zugriff. Gut, ich schreibe mal. Und Nanunana. So, den Punkt mit dem Rückkanal von WLAN hatten wir schon. Dann Wiki-Arbeitsabläufe. So, jetzt ist der Fullerin nicht mehr da, ne? Das ist blöd. Wenn man eine neue Wiki aufsetzt, ach, wir fragen den Abgeordneten hier, der kann das, der macht zwar nur Energiepolitik, aber der kann das trotzdem. Wenn man eine neue Wiki aufsetzt, wie viele Admins oder wie viele Leute braucht man, um das Ding technisch aufzusetzen, bis es vernünftig läuft? Eine Media-Wiki, eine Doku-Wiki. Also, zunächst mal, ich kenne diesen Wiki-Typen nicht, von dem du da gerade redest. Aber um ein Wiki überhaupt an den Start zu bringen, das kann ein Einzelner, wenn du das meinst. Was man dann noch braucht, sind noch ein oder zwei Leute, die sich um die Domains kümmern. Aber irgendwie zum Einrichten braucht es nicht viel. Eingerichtet ist, du siehst das an dem Link links, das ist eine Wiki, die auf hauptsächlich Plaintext gut funktioniert. Die Frage ist halt, wie schnell kriegt man so ein Ding strukturiert hochgezogen? Mit wie vielen Leuten? Tin-Maschinen, sag doch mal was. Ich habe gerade mal geguckt in meinem Projektmanagement, wie lange ich gebraucht habe. Ich habe 3 von den Dingern hochgezogen. 2 Leute, die wissen, was sie tun, anständiges Template, hast du das durchstrukturiert in einem Wochenende. Ich habe mal gerade mal eure Struktur angeguckt, die ist nicht wirklich kompliziert. Namensräume und so weiter einmal vergeben, Startseiten für die Namensräume einmal vergeben. Dann braucht man vielleicht ein bisschen länger für die einzelnen Rechte, wenn man da irgendwie unterscheiden will, aber das ist kein Drama im Vergleich zu MediaWiki, ist das ein Klacks. Bin ich bei dir. Das Problem ist aber aus meiner Sicht die Vorarbeit. Weil was ihr ja wollt, ist im Prinzip ein Wiki anzulegen, das dann zum einen leichter zu bedienen ist. Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus, das Ding, was ich hier sehe. Und zum anderen aber auch durchschaubarer ist. Das heißt, du musst ja von vornherein eine Struktur vorgeben, die dann auch Wildwuchs tatsächlich vorbeugt. Den kannst du komplett klicken, den Wildwuchs, weil du kannst halt so einrichten, dass du Basic-Namensräume hast, die vollkommen unangetastet werden und dass neue Seiten direkt in diesen Namensräumen eingepflanzt werden, in der Baumhierarchie. Also das geht. Also ich habe das auch mal auf absolute Noobs losgelassen, das Teil. Also da ist die Fail-Quote erschreckend gering, weil du auch so Verschiebungen und so weiter gar nicht erst bringen kannst. Also alles mit dem Suffix AK landet dann auch in dem entsprechenden Namensräumen. Das geht. Ja, das ist doch cool. Dann einfach machen. Gut, nächster Punkt. Was ist mit der Migration? Einfach machen wer? Ja, Tin-Maschine hat doch geschrieben. Ich bin dabei, kein Problem. Schließt das die Strukturierung des Ganzen auch ein, die semantischen? Ist Markdown kannst du verwenden, kannst aber auch den vereinfachten Doku-Wiki-Syntax nehmen, also ist im Endeffekt HTML ohne HTML. Nein, anders gefragt. Wer arbeitet aus, für was es beispielsweise diese Namensräume gibt? Welche Portale, welche Namensräume, welche Strukturen innerhalb dieses Wikis? Diejenigen, die sagen, das muss neu gemacht werden. Also die Gruppe, die jetzt hier sitzt und sagt, wir wollen das. Okay. Ja, genau. Das ist dann ein Punkt, den wir jetzt noch nicht festlegen können, weil wir die noch gar nicht genau wissen, wie wir die Strukturen ändern wollen, sondern können das erst dann fertig machen, wenn wir wissen, wie die Strukturen aussehen, um die dann in die Wiki zu übertragen. Ja, okay. Und das nächste Thema wäre halt, was ist mit Migration? Haha, Achillesferse. nee, falscher Ausschuss. Ja, du kannst jetzt nicht einfach sagen, hey, das ist jetzt unser neues Wiki und alles andere lassen wir da liegen, wo wir waren oder wie oder was. Da gibt es also 2 Möglichkeiten. Entweder wir migrieren das, also wir suchen uns da einfach jemanden, der in Migration total fit ist, oder wir überlassen die Migration den Leuten, die für den entsprechenden Namespace zuständig sind. Das ist ein Risiko, aber man kann gucken, wie man es macht. Aber das müssen wir uns jetzt noch nicht überlegen. Naja, was ist denn der Erstellungshorizont? Wann willst du fertig sein damit? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich überhaupt noch nicht absehen kann, wie viel Arbeit wir hier vor der Nase haben. Ach so, ich nehme jetzt schon viel mehr an, als schon tatsächlich besprochen ist. Wir sind noch gar nicht so weit. Das ist das zweite halt erstmal. Ja, dann, ey, tut mir nicht leid, die AG Technik hat, glaube ich, gerade den Termin, gehen die AG Technik mit denen. Das ist ein reines Doku-Wiki, oder? Ja. Soll es werden. Also die Gimmicks wie Flipper-Spiele und sowas und Pac-Man und so, die programmiert uns der Tin-Maschine dann da rein. Also ich würde es mir ja mal angucken, wie viel Aufwand das ist. Kann ich dir dann in 3-4 Tagen sagen. Möchtest du die Zugangsdaten haben zu dem Ding, was ich aufgesetzt habe, dann melde ich dir die. Mach. dann haben jetzt diesen Hut der Wutze und der Tin Machine auf. Also die Registrierung landet als erstes schon mal im Spam-Ordner bei mir. Ja, das weiß ich. Ich habe die ganzen Abgeordneten. Ach, ist egal. Ja. Du mich auch. So, ich wechsle mal in der Reihenfolge. Beauftragung Landesvorstand. Haben wir zufällig einen Landesvorstand hier? Ja, haben wir. Welche Beauftragung gibt es denn gerade? Gibt es ein Pad zu? Soll ich nachlesen? Oder? Also wir haben hier eine Liste aller Beauftragungen. Ja, kopier mal hier rein. Ich weiß nicht, ob das ein öffentliches Pad ist. Es sind Beauftragungen für politische Arbeit. Ja, ich weiß. Hey, wir haben da jemanden beauftragt für die Finanzen, aber wir sagen nicht wer. Deswegen wissen wir auch nicht, wann der Rechenschaftsbericht fertig ist. Jens? Ja? Nimm die Anwälte vorher raus. Ja, ich weiß. Ich kopiere das hier rein, muss aber vorher nochmal drüber gucken, weil da auch für uns noch Daten mit drinstehen in dem Pad. Die will ich nicht einfach so mit Klarnamen jetzt rüber kopieren. Das geht nicht. Es gibt auch bei auf piratenpartei-nrw.de irgendwo so eine Seite mit Beauftragung. Haha. Also ich sehe gerade, die ist aktuell, aber da stehen Klarnamen drin, die will ich jetzt alle nicht hier so rüber kopieren. Seid mir nicht böse. Kannst du das Ding nehmen, in ein Zwischenpad kopieren und mir mal eben nur die Liste dieser Beauftragungen hier reinschütten? Hä? Also nur für was beauftragt ist, meinst du? Ja, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist ernsthaft. Wie kann der Landesvorstand für was beauftragen und nicht sagen, wen? Wieso das dort nicht einsehbar? Moment. Es gibt eine Seite auf piratenpartei-nrw. Ist ja, die vollständig? Da gibt es eine Vorstandsseite, genau. Ist die aktuell? Ich muss mal gerade mit dem Pad abgleichen. Förmchen? Kannst du mir mal die Doku-Wiki-Zugangsdaten schicken und nach Möglichkeiten FDP freibuddeln? Den ich da gebastelt habe? Ja, mache ich später. Ihr habt da auch noch jemand, der hilft. Ich nenne jetzt keinen Namen, der ist anonym. Ihr wisst schon, wer. Die ist vollständig, die Liste. Gibst du den Link bitte ins Pad? Ist das die ich gerade gepostet habe? Oder? Na, ist auch egal. Ah, da. Sekunde, ich hatte nur auf einem Monitor geguckt. Hab's rüber kopiert. Jetzt haben wir beide. So. Hast du mal einen Nickname von Marc Jansen? Wer ist denn das? Artgerecht Pirat. Danke. Das stimmt übrigens gerade nicht. Da ist noch eine Beauftragung zu viel drin. Die müssen wir noch rausnehmen. Direkt mal mit Daniel schimpfen. Welche ist nicht richtig? Stimmt. Fehlt noch der Beschluss zu. Insofern alles gut. Okay. Komm. Die ist fertig. So, die Arbeitsabläufe können wir erstmal, glaube ich, weglassen, ne? Ja, ich denke schon. So, und jetzt kommen wir zum Popcorn. Was nee, ist denn Popcorn? Nicht. Ich bremse dich jetzt aus. Warum? Wir sind noch nicht fertig. Ja, ich sag dir auch warum. Weil wir gerade einen Pressesprecher und zwei stellvertretende Pressesprecher ausgeschrieben haben. Wir können da jetzt gerne drüber diskutieren, wie die Struktur der AGÖA ist oder sein soll oder was auch immer. Das will ich aber im Gespräch mit Pressesprechern zusammen machen. Punkt. Ja, okay, dann beenden wir jetzt erstmal die Sitzung und der Rest folgt. Genau. Dann sind wir eigentlich durch für heute. Gut, nächster Termin und danach mache ich die Aufnahme aus. Heute in 14 Tagen, das ist der... Der 11.11. Der 11.11., genau. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Genau, 11.11., 20 Uhr. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.